Der hat gesessen. Es geht, Leute. Wir haben uns heute hier versammelt, um mal wieder unsere Lieblingsbrotnik anzugucken. Ich habe sie so lieb. Sie war letztes Jahr mit 8 Schaden schon super und ich glaube, ihre geistigen Ergüsse werden dieses Jahr wieder sehr genussreich sein. Ich bin der Ebel. Warum sind die Rechten so hip im Netz? Das möchte ich jetzt wissen. Das interessiert mich. Sie starteten diesen Gangster-Shit. Okay, wenn da einmal Gamergate erwähnt wird, dann bin ich weg. Okay, dann nein. Ja, die rechten Hipster, was kommt als nächstes? Guten Abend. War das nicht eigentlich ein voll altes Meme, dieses Nipster, National Socialist Hipster? Ja, da steht doch gar nichts von Hipster, da steht noch was von Hip. Aber ich dachte, das wäre irgendwie so ein 2011 oder 10 Meme gewesen, Nipster. Ich dachte, das heißt NS Obster. Ja, du meinst die Frisuren, diese Undercut-Frisuren. Das war so 2010 Meme. Aber das war mehr so Fußballer-Meme. Die Rechten haben das später für sich appropriiert. Ja gut. Ja gut, dann fahre ich mal ab. Ich bin seit einiger Zeit etwas nachdenklich. Mir scheint, dass sich etwas verändert hat im Internet. Das Recht. Eine Erschütterung der Macht. Was meint sie? IPv6 oder HTML5? Okay, oder Leute, wenn wir einfach eine halbe Minute schauen und dann Pause machen, jedes Mal, dann wird es nichts. Okay? Ist es nicht ihr Buch, was sie auch schon letztes Jahr geschillt hat? Ja, ja. Wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Aber ist es dann überhaupt noch aktuell, wenn du ein Jahr später über dasselbe Buch immer noch einen Vortrag hältst, so, und sie sich gerade erst Gedanken gemacht hat? Hat sich wohl noch nicht genug verkauft. Gibt noch genug Leute, die es noch nicht haben, wahrscheinlich. Ja, deswegen. Aber ich finde, also gerade drogenmäßig hat sie meine höchsten Erwartungen übertroffen. Ja, Also ich würde ja eher sagen, im Netz der Lügen wie Lügen im Netz. So, das ist ihre politische Richtung, im Netz der Lügen. Der Goblin von der Alm. Ja. Echte Stimmen umso lauter, umso sichtbarer geworden sind. Am deutlichsten fällt mir das auf Twitter auf, wo ich merkte, dass ich immer öfters von rechten Accounts angeschrieben auch angegangen werde. Ich gebe ein Beispiel für so einen Tweet. Es ist ein eher unfreundlicher Tweet. Ein User erklärt mir darin, wenn Sie nichts Besseres mit sich anzufangen wissen, dann begehen Sie von mir aus Suizid. Noch ein Beispiel, etwas weniger krass. Hier schreibt mir ein User, dass ich ein Bückehals sei. Ich glaube nur ehrlich gesagt, dass das gar kein Wort ist, das wirklich existiert. Und darunter ist dann auch noch ein Bild bei. Aber Bückehals ist doch jetzt nicht schlimm. Und mit Bückehals meint man jemanden, der den Kopf gesenkt hat und mit dem Strom mitläuft. Bückehals, also Bückhaltung. Nach unten treten, nach oben buckeln. Also. Ich bin extrem gespannt, was sich Theodor Körner als nächstes andichten will. Hey, Abel, möchtest du vielleicht zur Republika gehen und da auftreten, weil du besseres Textverständnis hast? Ich würde einfach nur eine Stunde lang schreiend dastehen. Und alle Leute würden klatschen und sagen, genau meine Meinung. Ich hätte so eine richtig fette Ader auf der Stirn und auf dem Hals. Und dann würden sie irgendwann den Sicherheitsdienst rufen, weil sie Angst bekommen. Ich muss mir das gerade vorstellen, bildlich auf jeden Fall. Performance-Art hier. Den würde ich was husten. Aber guck mal, noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott. Ja, das ist jetzt sehr nationalistisch angehaucht, tralala, weil es halt ein altes Zitat ist. Aber Bückehals, meine Güte. Das Wichtigste an der Sache ist doch, dass das Zitat nicht eindeutig zugeordnet werden kann, wie die Dame uns gleich auch noch verrät. Beigefügt, wo Theodor Körner zitiert wird mit dem Satz, Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott. Das Zitat klingt ein bisschen bedrohlich und vor allem ist es nicht richtig. Das Zitat stimmt nicht. Es gibt keinen Nachweis, dass Theodor Körner das jemals gesagt hätte. Ja gut, wenn sie das behauptet, dann würde ich das aber auch trotzdem noch in Zweifel ziehen. Und habt ihr hier gerade gesehen, ich finde es total lustig, dieses Tweet Doppelpunkt Beispiel 2. Das ist so ein Kommunikationsmedium, wo dir jeder pausenlos irgendwie was schicken kann und dann irgendwie von wegen so, ja, ich habe mir mal zwei Sachen rausgesucht. Ja, die Like- und Teil-Ratio ist ja hier ausgeblendet in diesem Screenshot. Ja. Der muss ja tausendfach geteilt worden sein, sonst... Also der Körner, ob jetzt das Zitat von ihm ist oder nicht, aber der wurde in den antinapoleonischen Befreiungskriegen bekannt, weil er Lieder geschrieben hat. Meine Güte, so, ihr seid doch immer gegen Imperialismus. Ein Zitat, das erfunden wird, versucht dieser User, seine intellektuelle Erhabenheit zu belegen. Aber mir geht es gerade nicht so sehr um die Inhalte, mir geht es auch um die Quantität. Mein Eindruck ist, dass ich früher nicht so viel Zeug abbekam. Weniger als zwei Tweets. Dass vor 5, 6 Jahren weniger solche rechte User auf Twitter waren. Und weil ich mich gefragt habe, ob das nur ein Bauchgefühl ist oder ob da mehr dahinter steckt, habe ich den Datenspezialisten Luca Hammer kontaktiert. Der Datenspezialist. Der für die Produktionsfirma von Böhmermann Listen angefertigt hat. Ich meine, was ich mir hier gerade überlegt habe, ist, wie privilegiert muss man in seinem Leben sein, ja, dass man keine anderen Sorgen hat, außer dem, was Leute im Internet zu einem sagen. So. Also, ja. Ich meine, es ist nicht mal so, dass man sie verunglimpft oder irgendwie ihren Charakter falsch darstellt oder ihr irgendwie ihre Adresse veröffentlicht. Das ist einfach nur jemand, der ihr schreibt, guck mal, ich hab dich nicht so sehr lieb, wie du dich lieb hast. So. Das Ding ist auch, schau mal, du hast etwa 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du persönlich jemanden triffst, der Deutsch spricht, der dich einfach komplett nicht leiden kann, ist einfach relativ hoch bei 100 Millionen Menschen. Also, zwei Tweets, wow, so, ja. Ja, Mai, der Herr, der hat ja Watschen angedroht. Das ist Körperverletzung, Androhung. Nee, der hat ja nichts angedroht. Der hat gesagt, die soll wegwatschen. Die soll irgendwie weggehen. So habe ich das gelesen gehabt. So. Ja, tut mir leid. Ich meine, dich mag halt nicht wirklich jeder. Und irgendwie stellst du dich gerade auch ziemlich doof an. Und es gibt einen weiteren Grund, dich nicht wirklich zu mögen. Ich weiß nicht. Allein, dass die Tatsache halt aus ihrem österreichischen Umfeld das deutsche Umfeld interpretiert, finde ich schon sehr interessant, weil ich meine, Österreich ist so ein bisschen kleiner als Deutschland, aber vielleicht bin ich falsch informiert. Und er konnte konkrete Zahlen für Twitter ermitteln. Luca hat Accounts der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich und in Deutschland gesammelt und analysiert, welche User mit vielen solchen rechten Accounts verknüpft sind. Das hat er dann als rechtes Milieu auf Twitter ausgewertet und kommt zum Schluss, dass 19.000 solche rechten Accounts aus dem deutschsprachigen Raum zu finden sind. Spannend ist aber vor allem, wann diese Accounts registriert wurden. Er hat diese Statistik erstellt. Wir sehen, viele dieser rechten Accounts sind nur 1, 2 oder 3 Jahre alt. Diese rechte Blase auf Twitter, die ist tatsächlich ein neues Phänomen. Da hat sich etwas verändert. Wir sehen zunehmend erfolgreiche Rechte im Netz, die auch versuchen, Räume im Internet zu erobern. Und wenn ich von Rechten im Netz spreche, meine ich sowohl das Lager der Rechtsextremisten als auch das Lager der Rechtspopulisten, denn einerseits gibt es sehr wohl Verknüpfungen zwischen diesen Lagern und andererseits interessiert mich generell die Frage, Warum sind die so geschickt online? Ja, da müsste man jetzt mal den generellen Verlauf sehen von den Mitgliedern von Twitter und dann, na, also ob das nicht vielleicht sowieso in der Zeit gestiegen ist oder ob das jetzt wirklich so besonders ist, dann müsste man nochmal sehen, wann die identitäre Bewegung überhaupt angefangen hat im deutschsprachigen Raum. 2012 in Österreich. Und es ist doch auch so, kann doch auch gut sein, dass die Menschen durch die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, sensibilisiert wurden und dass sie gemerkt haben, dass das Internet halt noch eine Möglichkeit ist, wo man was anderes liest, als immer nur das Gleiche, was es in den anderen Medien gibt. Nein, die Leute saßen auf ihrer Couch, so vorm Fernseher, und dann kam jemand rein und hat gehustet und die wurden sofort zur IB berufen gefühlt. So. Aber nee, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist 2006 dieser eine einzige einzelne Typ da, der da einfach mal so bei der Identitären da war, so der eine einzige, 2006. So entstehen Nazi-Netzwerke. So. Interessant wäre jetzt halt noch gewesen, da darüber zu legen, wie viele Occupy-Accounts es denn gibt. Das war ja so 2010, 2011 relativ groß, Occupy-Bewegung, weil da hätte man ja dann zu den Identitären vergleichbares, neueres Ereignis in Sachen Bürgerbewegung oder politischer Gruppe. Also, dann könnte man das ein Stück weit einordnen. Aber Ewe, das ist doch kein Netzwerk. Das sind doch nur gute Individuen für das Gute. Ja. Nicht so ein verführtes Netzwerk wie dieses hier. So ein Lügen im Netz-Netzwerk. Nein, aber damit würde man halt tatsächlich dann ein Gefühl dafür bekommen. Vielleicht hat es ja einfach nur zugenommen, dass sich Bürger allgemein politisch engagieren und es deswegen dann auch jetzt noch die Identitären gibt. So, du musst es ja in irgendeinem Zusammenhang setzen, die Statistik. Einfach nur zu sagen, hier, das ist der Verlauf, sagt ja noch nicht viel aus. Also. Und das, was wir überhaupt noch nicht angesprochen haben, weil das quasi selbstverständlich ist und wir es ständig ansprechen, ist die Methodologie dahinter. So, wie wurden diese Accounts überhaupt klassifiziert? Damit man sagen kann, ja, guck mal, hier, da haben wir da, hier, die erfasst. Ja. Das wäre auch mal interessant. 2006 war die Welt noch in Ordnung. Ja. Hätte man damals Patient Zero ausfindig gemacht und unschädlich gemacht, wäre das alles nicht passiert. Ja, ich glaube, wenn du den Head Vampire heute noch umbringst, dann geht die ganze IB, löst sich in Rauch auf. Guck mal, die hätte ja auch eigentlich aus ihrem Talk mal was Interessantes machen können und fragen können, warum sind Extremisten so hip im Netz, ja? So, und dann könnte sie rechts und links vergleichen, so, ich weiß nicht. Und vielleicht noch religiös. Also. Ja, das wäre auch was, aber komm, schauen wir mal weiter. Was machen die richtig? Warum sind die Rechten so hip im Netz, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung? Und darum wird es heute gehen. Ich werde darüber sprechen, was die Rechten geschickt machen, aber ich werde auch Lösungsvorschläge liefern, was man tun kann, wenn man den Rechten im Internet etwas entgegensetzen will, denn das ist auch möglich. Das Ganze ist auch deswegen eine interessante Frage, weil wir ursprünglich eine andere Erwartungshaltung an das Internet halten, weil es schon diese Idee gab, dass im Internet eine sachlichere und fairere Debatte möglich ist. Ich übertreibe hier nicht, es gab diese Aber warum hatte man diese Erwartungshaltung? Wird ein neues Tool den Menschen vernunftbegabter machen? Also ich habe den Menschen lieb, so wie er ist, aber er redet halt voll oft Stuss. Dieser Mythos der kaputten Debattenkultur, des sich neu etablierenden großen Debattengeist, ist einfach nur dummes Geschwätz. Du findest es in jeder Epoche. Also, was sie hier ja macht, ist, sie verknüpft das ja jetzt direkt mit diesem da. So nach dem Motto, hier sind die Fakten irgendwie, so viel Rechte gibt es da und dass es die halt eben gibt, bedeutet, dass die Debattenkultur kaputt ist. Aha. Also das ist ja auch schon mal ein Sprung. Das Ganze ist auch viel schlimmer, weil die Zahlen, auf die sich die Dame beruft, sind 39%, also ganz konkret auf den Fall bezogen. Ich habe mir die ganzen Quellen und alles zu dem Talk mal angeguckt im Vorfeld zu dem Stream. Ganz konkret, worauf die Dame sich jetzt bezieht, ist 19% aller linksaktivistischen Seiten produzieren Fake News und 39% aller rechtsgerichteten Seiten produzieren Fake News. aufgrund einer Studie aus Amerika, bla. Darauf bezieht sie sich hier ganz konkret, obwohl der Unterschied vom rechten Spektrum zum linken Spektrum von 19% zu 39% gut, er ist signifikant. Aber trotzdem sollte man mal erwähnen, dass diese Taktiken nicht nur auf der rechten Seite genutzt werden, sondern auch von anderen Leuten. Ja, genau, das meinte ich ja. Es wäre interessant, mal das Gesamtbild zu sehen und nicht wieder so ein Kuchenstück. Utopie. Und um das fortzuführen, habe ich etwas mitgebracht. Ein Werbespot aus dem Jahr 1997 von einem Internetprovider namens MCI, der damals versprochen hat, im Internet wird Geschlecht und Hautfarbe nicht mehr wichtig sein. There is no race, no gender. Ich zeige das schnell. Es ist ein ziemlich brisantes Video. Mind to mind. There is no race. There are no genders. There is no age. No age. There are no infirmities. There are only minds. Only minds. Utopia? No. No. The internet. Where minds, doors, and lives open up. Is this a great time or what? Sehe ich das jetzt richtig? Die Brodnik ist also traurig, weil das Internet nicht so geworden ist wie der Werbespot von jemandem, der ihr vor 20 Jahren Internet verkaufen wollte? Ja, das zum einen und zum anderen. Ich meine, wer ist denn schuld daran, dass im Internet kein vernünftiger Austausch stattfindet, dass die Leute die ganze Zeit von Race und Gender reden? Ist das, sind wir das oder ist es die Republika? Nee. Nee, es ist ganz klar die MCI, die hat mir was versprochen und die hat es nicht eingehalten. Ich verklag die jetzt. Also einmal sind es die Identitätspolitiker und auf der anderen Seite ist es Name-Fagging. Wenn du dir einen anonymen Account machst, musst du doch nicht sagen, was oder wer du bist. Ja. So. Also wenn du im Internet, das ist ja eigentlich das traurig-komische im Internet, für alles, was du im Internet kritisiert wirst, bist du erstmal selber verantwortlich, weil du kannst dir einen anonymen Account machen, Sachen hochladen und jegliche Interaktion, die dann kommt, entsteht ja aufgrund von dem, was du hochgeladen hast. Also, wenn du niemals sagst, wie du aussiehst, dann kritisiert dich deswegen auch niemand. Also, ja. Ja, eben. Also, das ist ja gerade das Ding. Du hast ja die Wahl. Du musst ja dein Geschlecht nicht offenlegen. Und das ist ja auch eine von den verräterischen Sachen an diesem ganzen Kram, was die immer behaupten, dass ja alle Leute sofort auf die Frauen anspringen würden oder so. Weil die Idee, auf die die nie kommen, ist halt eben ihr Geschlecht nicht offen zu legen. Weil sie nämlich genau wissen, dass sie da nämlich was von haben, wenn sie ihr Geschlecht offenlegen. Und dass es im Gegenteil nicht zu ihrem Interesse ist, wenn sie sich quasi geschlechtsneutral geben. Ja, aber man kann doch nicht ernsthaft sich hinstellen und fragen, was ist passiert und dann meinen, hier, ja, in der Zwischenzeit werde ich mal einfach emotionale Argumente präsentieren und Strohmänner aufbauen und Leute auf ihre persönlichen Merkmale reduzieren im Gespräch, aber dann hinstellen und sagen, ja, hier die Rechten, warum sind die so hip? Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du dazu selbst beigetragen, so mit deinen Gedanken auch, die du äußerst. Vielleicht schauen sich die Leute einfach an, was du produzierst und du bist dafür verantwortlich, was du für ein Bild von dir erstellst. So, ich weiß zu dem Ding mit dem Geschlecht, ich habe mal, als ich so, ich weiß nicht mehr, 15, 16 war, habe ich mal in einem Internetforum für Programmierer, habe ich ein Thema aufgemacht, habe da eine Frage gestellt, weil ich nicht mehr weiter wusste. Und dann hat jemand drunter geantwortet und hat halt einfach nur einen Link zur PHP-Referenzdatenbank geschickt, also, wo du es halt selber nachlesen musst. Also und meinte so, her, lern Coding. Also und ich habe mich in demselben Forum nochmal angemeldet und habe meinen Text pink formatiert und so geschrieben, so Jungs und tralala, habe mich halt so girly-mäßig ausgegeben und habe dann drei verschiedene Lösungen für mein Problem bekommen, die in das Thema gepostet worden sind. Ja, das ist diese toxische, toxische Maskulinität, Abel. Ja. Also so viel zu Hasskommentaren, also oder Benachteiligung. Also als ich mich als Frau ausgegeben habe, wurde mir sofort geholfen. So. Ja, aber ehrlich, wenn man als Frau im Internet Schwierigkeiten hat, mit Leuten in Kontakt zu treten, dann macht man selbst eindeutig was falsch. Ey, das kann nicht sein. Meine Fresse. Utopia? No. Die Internet. Heute 20 Jahre später, leben wir in einer Welt, in der Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist. Bam, bam, bam. Ja, das alle haben die mir in dem MCI-Werbespot auch nicht gesagt. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ja, hat das vielleicht damit zu tun, dass seine Gegnerin die ganze Zeit nur darüber geredet hat, hier, ich bin gut, denn ich bin eine Frau und mein Kontrahent mag keine Frauen, wählt mich. Ich finde, man könnte nach dem Current Year Meme jetzt das Current President Meme langsam einführen. Ja, das ist wirklich sehr schwach. Es ist einfach nur, ja, hier, Trump, ne? Und alle wissen sofort, was gemeint ist. Ja, es ist ja alles so schlimm und das gab es ja noch nie vorher. Und ja, das ist halt wie die deutsche Kabarettlandschaft. Trump, AfD. Also ich muss mal was ganz Allgemeines zu dem ganzen Talk von der Dame hier sagen. Ich finde es dafür, dass die halt wirklich Vollzeit Aktivistin ist für den Kurs, den die hier darstellt, dafür, dass die 2 Bücher schon geschrieben hat, für die die verschiedene Preise bekommen hat, ist der Vortrag hier auf ihrem 9. Klasse-Niveau wirklich erbärmlich. Ja, es ist generell so, ja. Ich erinnere auch noch daran, das erste Mal, dass sie uns aufgefallen ist, das war dieses eine Jahr, wo sie da einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, dass es sehr gut wäre, wenn jetzt Zeitungen ihre Kommentarspalten schließen und das positive Beispiel, was sie gebracht hat, von welche Leute gut umgehen mit ihrer Community, war die Website Gorka. Ne? Also Gorka. Gorka ist eine gute Webseite, von der man sich was abgucken kann. Gorka. Es ist wie wenn du dich auf die Bühne stellst und sagst, Krokodil nehme ich am liebsten. So. Ja, das war auch diese talklose GEMA-Gate damals genehm drauf. Sehr viele Sachen, sehr viele verschiedene Leute, sehr viele verschiedene Studien. Und tatsächlich, nachdem ich halt ihre ganzen Quellen mal gegengecheckt habe, die zitiert hier an einer Stelle BuzzFeed. Und das ist tatsächlich die beste Quelle und die seriöseste Quelle, die tatsächlich auch mal was gemacht haben, die hier zitiert. Und ich finde, das ist schon so ein Armutszeugnis, wenn du einen Vortrag hältst auf der Republika, wo tausende Leute dir zugucken und deine beste Quelle ist BuzzFeed. Ernsthaft. Die AfD mit 12,6% im Bundestag sitzt und der in Österreich die rechtspopulistische FPÖ mit an der Macht ist. Es ist falsch, das Internet als Ursache für all das zu sehen. Das Internet ist nicht der Grund, warum sich Menschen von rechten, nationalistischen Ideen angesprochen fühlen. Da braucht es einen gesellschaftlichen Nährboden. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass uns das Internet geholfen hätte, den Rassismus zu überkommen. Im Gegenteil, rechte Akteure nutzen das Netz sehr geschickt. In ihrer Erfolgsstrategie spielen digitale Tools sogar eine große Rolle. Ich werde heute 3 Erklärungen hierfür liefern. Beginnen wir gleich mit der ersten. Rechtspopulistische Strategien passen meines Erachtens sehr gut zu unserer erhitzten Debatte im Netz. Ein Merkmal rechtspopulistischer Rhetorik ist nämlich das Schüren von Emotionen, das Schüren von Wut. Die Linguistin Ruth Modak... Moment, du hast den Vortrag vom letzten Jahr aufgelegt. Die wiederholt sich. Déjà vu, I have been in this place before. Aber ja, sie wiederholt sich total und im Endeffekt macht sie nichts anderes, als ein paar Passagen aus ihrem Buch zu zitieren und so ein paar Sachen in freier Rede irgendwie nachzustellen. Warte, willst du mir sagen, das ist Werbung innerhalb von Werbung? Also ich habe das Buch von der auch leider gelesen. Absolut nicht Empfehlung. Das sollte wirklich keiner lesen, weil das ist wirklich nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Nachrichtenartikeln und irgendwelchen halbgaren. Ich habe mal BuzzFeed-Artikel ausgedruckt. Irgendwelche 18-jährigen Medienstudenten irgendwie nachvollzogen haben. Es ist wirklich. Ich meine auch allein schon die Passage. Allein schon die Passage, dass Emotionen geschürt werden. Ja, Alan Kurdi. Das Kind am Strand, das hat keine Emotionen geschürt oder was? So, ich, keine Ahnung, Mann, so, welcher Politiker tut keine Emotionen schüren? In einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Ja, was soll das schüren? So, kein Mensch ist illegal. Und wenn du doch was sagst, bist du böse. Und, no borders, no nation. We have nothing to lose but our chains. Weißt du, ich... Also, ihr hast es keine Meinung. Ja, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe. Was wollt ihr, Mann? Ja, also Emotionen wecken. Ja, welche politische Richtung macht es nicht? Also, wenn sich Politik tatsächlich um Details dreht, dann passt niemand auf und niemand interessiert das, was passiert. Also zumindest der überwiegende Anteil der Bevölkerung nicht. Schreibt dazu, die diskursiven Strategien der Täter-Opfer-Umkehr, der Bestimmung von Sündenböcken und der Konstruktion von Verschwörungstheorien gehören zum unverzichtbaren Werkzeug rechtspopulistischer Rhetorik. Wenn ein aber überhaupt nicht zum unverzichtbaren Werkzeug linkspopulistischer Rhetorik, ne, Ingrid? Ja. Überhaupt nicht. Die würden das nie machen. Die gehen immer nur mit Fakten, Fakten, Fakten an die Leute ran. Wie zum Beispiel, dass Frauen 22% weniger verdienen als Männer. Ach. Politiker der AfD pauschal alle Türken als Kameltreiber verunglimpft. Oder wenn der österreichische Innenminister sagt... Oder alle Österreicher und Schluchtenscheißer. Stellt sich hier hin, ja, und fängt an zu sagen, wie schlimm es ist, über eine gesamte Gruppe mit all diese Leute da zu reden, ja. Und selbst heißt der Talk von ihr, warum sind die Rechten so hip im Netz? Weißt du, so, du kannst nicht einerseits sagen, du bist gegen Pauschalisierung, aber selbst pauschalisieren und verallgemeinern und zwar so total grob und einfach Leute über einen Kamm scheren. So, komm, ja, bitte, hab doch mal deine eigenen Standards, zumindest für dich selbst. Ich kann doch nicht sagen. Diese Grafik, die sie zu Anfang angezeigt hat, ne, mit diesen angeblichen rechten Accounts da. Ja. Oh, und vor allem haben Leute nicht gesagt gehabt, wenn Leute irgendwie über Gruppen reden und dann sind negativ gegenüber Gruppen eingestellt, dann ist damit nicht der Einzelfall gemeint, damit sind dann so das gesamte Erscheinungsbild von der Gruppe gemeint. Und wenn da Leute über eine Gruppe reden, meinen sie natürlich nicht jeden Einzelnen aus der fucking Gruppe. Ich meine, umso größer die Gruppe ist, desto unwahrscheinlicher wird die Aussage stimmen, wenn du sagst, wirklich alle sind Kameltreiber. Und wenn die Deutschen sind eine Köterrasse, niemandem speziell genug zugeordnet werden kann, dann kann das andere ja eigentlich auch niemandem speziell zugeordnet werden. Flüchtlinge konzentriert an einem Ort unterbringen, dann rütteln solche Provokationen an uns. Solche Worte zwingen uns zur emotionalen Reaktion. Und das ist eines der Erfolgsrezepte der Populisten. Klassische Medien springen auf solche Aussagen auf, thematisieren diese und geben ihnen damit Raum. Aber auch im Internet ist diese Emotionalisierung geschickt, weil emotionalisierende Postings mehr Reaktionen hervorrufen. Das ist auch wieder gut, ne? Die hält ja auch Vorträge bei irgendwelchen Medientagen und so, ne? Und das ist wieder so richtig schön, so nach dem Motto, ja Leute, schön bei unserem Narrativ bleiben, schön alles in eine Richtung und so, weil ihr könnt ja nicht irgendeine Argumentation irgendwie aufgreifen, die nicht da reinpasst, weil das ist ja alles nur den Rechten irgendwie die Emotionen irgendwie unterstützen, bla bla bla bla. Das ist ja kein Journalismus, so nach dem Motto. Außerdem, das ist eine Debatte, die viele Likes, viele Dislikes, viele Kommentare bekommt, dass die in den Algorithmen höher gewichtet wird. Ja, findet das irgendjemand nicht sinnvoll? Ich meine, wenn du ein Thema hast, was kontrovers berichtet wird, es gibt ja genug Kritik an den ganzen Algorithmen, ja. Aber wenn du einen Artikel hast, der kontrovers ist und der auch wirklich von verschiedenen Seiten kommentiert wird, dann macht das doch Sinn, den in den Trends hochzuspülen. Weil, warum sollte man es sonst machen? Naja. Vor allem, um ehrlich zu sein, ich weiß, ich würde gern die Brain Fallacy der Online-Debatte hinzuführen. Diese Behauptung, dass die Leute an hohen Diskussionen interessiert sind, das stelle ich jetzt einfach mal in Abrede. Es gibt unzählige Thinktanks, die ihre Debatten auf YouTube veröffentlichen, die im Detail sich Policy, also Gesetze und Gedöns also antun und halt darüber sprechen. Und das klickt niemand an. Aber ein Artikel, wo Trump die scheiß Fische mit dem japanischen Präsidenten falsch füttert, das geht viral. Aber so sind Menschen halt. Wer von euch möchte sich denn 400 Seiten Steuerreform durchlesen, um danach eine Debatte darüber anzuhören? Also ernsthaft. So, ja, also woher ich würde kommt das diese, machen. Also 430 Seiten ist ja auch der Omnibus-Bill, also, der für das deutsche Datenschutzgesetz für die Anpassung an die europäische Richtlinie passiert. Arbeite ich mich gerade durch. Überhaupt gar keinen Spaß. Ich möchte es nicht kleinreden. Es gibt Leute, wenn man halt konkret über Sachen reden will, da hast du absolut recht, dann muss man sich die Sachen durchlesen. Und die Annahme, dass die Masse das macht, ist einfach falsch. Das macht die Masse nicht. Die Masse der Leute will das nicht. Und es ist so schön, dass es einen kleinen Kreis gibt, der sich das antut. Aber so zu tun, dass wenn nur die Algorithmen besser wären und bestimmte Akteure nicht auf Emotionen spielen würden, plötzlich alle sich die 400 Seiten durchlesen würden, ist unrealistisch und realitätsfremd. Also, ja, außerdem, die Dame bezieht sich ja hier auch auf einen Wissenschaftler, der eine gewisse These aufgestellt hat, die ich persönlich einfach nicht für haltbar finde. Ja, und zwar die These, die geht folgendermaßen: Du hast eine Debatte und die Debatte, je kontroverser sie diskutiert wird, desto höher wird sie getrendet durch die Algorithmen. Und ich würde dazu sagen, dass das Trending überhaupt gar keinen, also zumindest so wie die Systeme zurzeit funktionieren, wie ich sie sehe, es geht nicht darum, ob ein Artikel kontrovers ist, sondern ob halt viele Leute damit interagieren. Ja, und wenn du einen Artikel hast, wo du 1000 Leute sagen, das ist gut und 1000 Leute sagen, das ist nicht gut und dann kommentieren 1000 Leute nochmal, dann hast du natürlich eine gewisse Interaktion. Aber wenn du 20.000 Leute hast, die sagen, ja, das ist super, und du hast 2 Leute, die sagen, das ist scheiße, dann wird das auf jeden Fall vom Algorithmus immer noch bevorzugt werden. Naja. Es gibt ein Experiment, von dem ich häufig erzähle. Der Politologe Timothy Ryan hat politische Werbung auf Facebook getestet. Und er sah, politische Werbung auf Facebook, die Wut auslöst, die kriegt mehr als doppelt so viele Klicks als eine neutralere Botschaft. Es stimmt, Wut bringt Menschen zum Klicken. Hat die vielleicht einfach vergessen, dass sie den Vortrag letztes Jahr schon mal gehalten hat? Das ist ja 1:1 dasselbe. Die Geschichte hat sie doch da auch schon erzählt. Können die Leute ihr Geld zurückverlangen? Können die Leute ihr Geld zurückverlangen, so für bestimmte Also das mit dieser Geschichte, dass man negative Sachen und kontroverse Sachen einfacher und so, genau die Nummer zieht da. Ach Mann, ey. Und dafür zahlen die armen Schweine 700 Euro. Sagte Timothy Ryan zu mir. Das heißt, für Parteien ist es eine effektive Strategie, Wut auszulösen, Menschen in Aufruhr zu bringen und dann Klicks zu ernten. Dass wir auf Emotionen reagieren, das ist nur menschlich. Aber im Netz kommt ein zweiter Faktor hinzu, die Technik. Was wir online sehen, wird zunehmend auch von Software, von Algorithmen bestimmt. Auf Plattformen wie Facebook und Google bestimmt der Algorithmus, was den Usern eingeblendet wird und was nicht. Ein Problem ist, dass die Rhetorik von Rechtspopulisten anscheinend gut zur Logik dieser Algorithmen passt. Facebook belohnt, wenn ein Post viele Likes, viele Kommentare, viele Shares, viele Reactions bekommt. Das sind diese Reaction, diese Smileys auf Facebook. Wut bringt Menschen zum Klicken und der Algorithmus sieht solche Signale als Zeichen, dass etwas wichtig ist. Ich habe das einmal als Empörungswettbewerb im Internet bezeichnet. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass ein junger Datenwissenschaftler namens Josef Hollenburger sich die Arbeit antut, das quantitativ zu überprüfen. Er hat sich angeschaut, wie viel Reaktionen die Bundestagsparteien bekommen und er sah, dass die AfD viel mehr Reactions als alle anderen Parteien erhalten. Er hat mehr als 1 Million Reactions der AfD ausgewertet und gesehen, welche Reaktion die AfD vor allem erntet. Wut. Mehr als die Hälfte aller Reactions auf die AfD sind Wut. Solche Datenauswertungen, die können nicht verraten, ob die Menschen mit der AfD wütend sind oder über sie. Aber es ist alles ganz wichtig. Das ist einfach alles. Das ist genau der Punkt. Ich hab versucht, dieses Zeugs, worüber die gerade redet, von dem Josef Hollenburger, H-O-L-N-Burger, so wird er geschrieben, nachzuvollziehen, und ich konnte es nicht nachvollziehen. Weil genau das, worauf sie sich bezieht, wird in allen Sachen, die dieser Herr publiziert hat, parteiisch gefärbt immer noch dargestellt. Aber genauso wie sie es gesagt hat, es ist nicht nachvollziehbar, ob der Algorithmus darauf reagiert, dass die Leute positiv darauf reagieren oder kontrovers oder negativ. Ja, und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, als normaler Twitter-User, dass man vielleicht irgendwelchen kontroversen Personen nicht direkt folgt, sondern einfach nur die Reaktionen auf die mitbekommt, wenn beispielsweise wieder irgendein AfD-Abgeordneter irgendeinen Blödsinn postet, und dann sieht man halt die hunderte von Reaktionen darauf, wie hirnverbrannt das ist, was der gesagt hat, und wie hirnverbrannt die Kritik daran ist, und so weiter und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt genau auch wieder der Punkt, dass es nicht darum geht, ist die Interaktion positiv oder negativ oder nur positiv oder nur negativ. Es wird vom Algorithmus immer hochgelevelt, und deswegen ist die Aussage, die die Dame hier trifft, einfach total, ja, es hat überhaupt gar keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ja, weil die Interaktion, die ist da, aber sie hat keine großartige Auswirkung. Es ist ja nicht so, dass die ARD-Tagesthemen auf einmal irgendwelche AfD-Tweets retweetet, weil die gerade im Tagesgespräch sind. Hey, und ich will noch was ergänzen. Das wird vielleicht ganz viele Leute echt hart flashen, aber nur weil du eine gewisse Anzahl an Auswertungen zu einer Position oder Aussage siehst, heißt es nicht, dass du das einfach unreflektiert auf dich zu nehmen hast und dann danach so zu existieren. So, du kannst schon und solltest schon mal drüber nachdenken, was du siehst im Internet, und ja, selbst halt bewerten. Außerdem, die ganze These von diesem Talk ist ja, dass die Rechten angeblich hip im Netz sind. Und was hat jetzt hip sein mit Leute wütend machen zu tun? Überhaupt nichts. Ja. Ja. Aber es ist Liebe im Netz ist nur bei 11%. Liebe im Netz ist nur bei 11%, das muss man sagen. Egal, weil der Algorithmus beides als positives Signal wertet. Der Verdacht liegt nahe, dass die AfD auch davon profitiert, dass sie online Wut schürt. Es ist also möglich, dass Technik ein Faktor für den Erfolg von Rechtspopulisten ist. Wir wissen das nicht so genau, weil Facebook bisher keine unabhängigen Untersuchungen hierzu erlaubt. Wir haben festgestellt, dass der Buchdruck die Rechten dazu in die Lage versetzt hat, Pamphlete und Zeitungen zu drucken. Das halten wir für gefährlich. Mann, oh Mann, echt. Ja. Auch wenn das im Rest des ganzen Blödsinns untergeht, hier sagt die Dame eins ihrer Hauptargumente, und eins ihrer Hauptargumente neben dem ganzen moralischen Kram ist halt, dass Facebook transparenter sein sollte und halt die Tools den Leuten, den Reportern oder den Luca irgendwas Leuten halt zur Verfügung stellt, dass die nachvollziehen können, welche Daten über die Facebook-API oder über die Twitter-API gesendet wurden, dass sie halt direkten Zugang zum Firehose bekommen und da halt direkt sich die Daten rausziehen können und nicht nur darauf angewiesen sind, halt immer Sekundärverwertung zu machen. Ach was. Das ist ein valides Argument, was ich ihr auch zugestehe, aber trotzdem. Hätte ich gar nicht erwartet, dass sie den Teil ihrer Rede auch noch recyceln. Ja, weil das war letztes Jahr auf jeden Fall ihr Hauptding auch, ja. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die wiederholt sich immer nur und immer nur und immer nur. Ja, also wenn für einen jemand mit einem Luca Hammer sieht halt jedes Problem wie ein Nagel aus. Die Plattform hat ja angekündigt, künftig mehr mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dass diese Wissenschaftler auch den Algorithmus von Facebook analysieren dürfen. Das wissen wir bisher nicht, aber wir hätten Aufklärung verdient. Aber Technik ist gewiss nicht der einzige Faktor. Womit hast du die Aufklärung, womit hast du verdient, dass dir ein Unternehmen seine geheimsten Innereien zeigt? Kann man das auch irgendwie bei einem Heuschrecken irgendwie Konzern oder bei einem Waffenkonzern auch? Zeigt mir doch mal, wie eure Bomben funktionieren. Hätte mich schon interessiert. Der Luca würde da auch gerne mal gucken. Also ich würde mir gerne ein paar Investment-Tipps von BlackRock holen. Also, weil das, ich bin Wissenschaftler und ich bin Teil der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit hat Interesse. Also. Unbedingt. Ja, nochmal ganz kurz auf den Luca zu sprechen zu kommen. Der Luca, der ist halt so ein Typ, der halt irgendwelche, ja, halt diese typischen Diagramme erstellt, die man kennt, halt diese Vernetzungsdiagramme, die man so kennt. Hier, da ist die Filterbubble, da ist die Filterbubble. Obwohl die Filterbubble-Theorie ja schon mehrmals widerlegt wurde. Aber gut, das ist der Luca, der macht halt solche Sachen. Ja, den Luca hatten wir ja auch öfter schon hier zu Gast. Zuletzt, glaube ich, auch bei der letzten Republika mit seinem Vortrag zu Filterbubbles. Faktor, ich komme zum zweiten Grund. Ich merke an mir selbst, dass ich immer wieder überrascht bin, wenn Rechte so erfolgreich sind. Und ich glaube, ich sitze da einem Denkfehler auf, nämlich, dass man sehr leicht moderne Medien mit einer modernen Gesellschaftshaltung assoziiert. Aber natürlich ist es nicht so, dass Technik immer nur von einer Seite genutzt werden kann. Es lässt sich sogar beobachten, dass nationalistische Gruppierungen sehr technikaffin sind, weil sie in Technik immer auch die Chance sehen, ihre Ideologie verbreiten zu können. Boah, echt? Boah, Ingrid, jetzt bin ich geflasht. Keine Ahnung, ey. Weißt du, so, also, das Ding ist, während hier irgendwo, stelle ich mal vor, mit Rauchzeichen da kommuniziert wird. Guck mal, die Rechten haben auch Feuer. Ja, also können auch Rauchsignale senden. Weißt du, die Rechten, die haben Aufschwung durchs Internet bekommen. Nenn mir mal irgendwas, was keinen Aufschwung bekommen hat, abgesehen von Videotheken und GameStops. Guck mal, es kann jeder hat doch davon profitiert, dass ja, das eben. Internet also einfach Leute verbindet. Warum sollte dann nicht XY-Gruppe auch davon profitieren? Ich meine, es gibt ja den Begriff Netzfeminismus, der ja auch bei solchen Tagungen da als positiver Begriff benutzt wird. Ja, und genauso auch der Islamische Staat, die haben hauptsächlich Online-Propaganda gemacht. Ja, wow, so, Internet wird genutzt. Was für eine Neuigkeit, so, wow, so. Aber modern eben, es wird doch nur mit modernen Sachen verbunden. Ja, hip. Also die Dame spricht ja einen Trend an, den man ja nicht verneinen kann. Es geht halt um den progressiven Trend, dass eine Gesellschaft immer weiter, wenn sie einmal die Aufklärung genossen hat, immer weiter aufgeklärt wird. Heißt, immer liberaler wird, halt immer freiheitlicher wird, immer individualistischer wird. Okay. Ja, aber wie so viele Leute ignoriert die Dame halt den einen Aspekt, dass wenn man eine Gesellschaft hat, die sich in diese Richtung entwickelt und dann hast du andere Gesellschaften, die sich nicht unbedingt in diese Richtung entwickeln und du hast eine Vermischung von diesen Gesellschaften, dass der Trend halt irgendwie nicht unbedingt in die Richtung gehen muss. Ja? Und manche gesellschaftliche Trends sind ja auch Reaktionen auf andere gesellschaftliche Trends. Naja. Das berühmteste Beispiel aus der Geschichte, das schlimmste Beispiel, sind natürlich die Nationalsozialisten mit ihrer Affinität zu neuen Medien. Aber ich war überrascht zu lernen, dass auch andere extreme Gruppierungen weltweit sehr technikaffin sind. Zum Beispiel der Ku Klux Klan in den USA, der hat schon in den 1920er Jahren Filmproduktionsstudios besessen und hat eigene Filme produziert, die Rassismus fördern sollten und hat das öffentlich vorgeführt. Leni Riefenstahl, Alter. Sag ich dann nur. Also, ich meine, nicht nur, dass sie das gemacht haben, es gibt auch ne, Werke wie die von Leni Riefenstahl, die dieses ganze Medium halt eben richtig geprägt haben in der Anfangszeit. Haben Linksextreme keine Videos gemacht davon, wie sie Sachen machen? So, was ist mit ISIS? Weißt du, was ist mit dem IS? Ja, ist das dir politisch inkorrekt? Müsstest du dafür sagen, dass irgendwie mit dem Islam was nicht stimmt? Nö, passt nicht ins Bild, deswegen guckt uns klar an, weil sind ja die amerikanischen Rechten. So. Der Ku Klux Klan hat aktuell 5000 Mitglieder in Amerika. Das sind 5000 zu viel! Und davon sind die Hälfte FBI-Agenten. Ja, das ist ja vollkommen egal. Ich meine, die Dame redet hier von 1920er Jahren, wo halt die Filmtechnik neu war und die neue Technologie wurde vom Ku Klux Klan, der damals auf jeden Fall viel stärker war als heutzutage. Wer sich über den Ku Klux Klan informieren will, sollte einfach mal Robert Byrd googeln. BYRD. Kleine Red Pill am Rande. So. War das nicht aber auch generell, mit dem... ich meine, die genau wie die Pornoindustrie sind die rechten Leute immer sehr technikaffin gewesen. Ja, das ist ja nicht wirklich was Neues, oder? Es gab doch auch den Historienfilm Die Geburt einer Nation. Danach wurde doch der Ku Klux Klan wieder ein bisschen, der Aufschwung, nachdem der Film irgendwie gedreht worden ist. Das ist ein elendslanger Film, der sehr langweilig ist mit mir. Kann ich nicht empfehlen. Und er hat zum Ku Klux Klan geführt. Ku Klux Klan. Das erzählte mir die Soziologieprofessorin Jessie Daniels vom Hunter College, die ein ganzes Buch über das Thema geschrieben hat, namens Cyber Racism. Von ihr weiß ich auch, die Technikbegeisterung des Ku Klux Klan, die wehrt an. Vielleicht sagt jemand der Name David Duke etwas. Das ist einer der bekanntesten Neonazis aus den USA. Er war auch. Der ist super cool, der Typ. Der ist so hip. Hipper geht gar nicht. Oh, ja, ich muss wirklich sagen, ich würd David Duke nicht kennen, wenn er nicht halt immer wieder als Strohmann aus der Kiste geholt werden würde, um zu sagen, wie böse die White Supremacists in Amerika sind. David Duke überhaupt für eine Rolle spielt aktuell. Das war doch voll lustig mit der Trump-Wahl, hieß es ja die ganze Zeit, dass Trump ja von Duke embraced worden ist. Also der meint, dass Trump ein guter Kandidat ist. Das Lustige dabei ist, dass mehrere Terrorgruppen aus dem Mittleren Osten meinten, dass Hillary gewinnen soll. Und darüber hat nie jemand groß berichtet. War nur eine Randmeldung. Das Lustige ist auch, du musst dafür gar nicht so weit gehen. Das Lustige ist auch, dass der Ku Klux Klan die davor immer die Demokraten unterstützt hat so und sie sogar die Hillary mitfinanziert hatten, so mit anonymen Donations. Und die fanden das nicht lustig, dass sie nicht auf sie eingegangen ist. Ja, aber hier über den Ku Klux Klan müssen wir hier wirklich nicht reden, weil der ist so insignifikant und das sind so wenige Leute. Und das, was du gerade gesagt hast, ich habe es ja schon gesagt, googelt einfach Robert Byrd, BYRD, und da kann sich jeder selber informieren, aber der Ku Klux Klan, der hat einfach gar keine Relevanz. Der ist einfach natürlich ein Hasssymbol, ja, was man immer wieder gut aufbauen kann, aber ja, da gibt es, ich sage jetzt mal, die identitäre Bewegung ist natürlich nicht so extrem wie der Ku Klux Klan, aber von der Mitgliederzahl wird die den Ku Klux Klan um einige Potenzen übersteigen mittlerweile, würde ich sagen. Und von der Hipness auf jeden Fall auch. Ich finde jetzt aber gerade dieses Standbild, finde ich ausnahmsweise auch mal selber ganz gut. Sie sieht so ein bisschen so aus wie der Smiley da. Genau, auch Grant Wizard bei einer Ku Klux Klan Organisation, also deren Leiter. Und im Jahr 1998 schrieb David Duke auf seiner Webseite: Ich glaube, dass das Internet eine Kettenreaktion der rassischen Aufklärung auslöst, die die Welt mit der Geschwindigkeit ihrer intellektuellen Eroberung erschüttern wird. Ja, genau, Uschi. Da ist halt nämlich einfach so, auf der einen Seite von der Waage sitzen MCI und erzählen dir, es wird alles ganz toll. Auf der anderen Seite der Waage sitzt David Duke und sagt, es wird alles voll Nazi. Und die Realität ist wie gewöhnlich irgendwo dazwischen. Was hast du noch für Fragen, Ingrid? Weil ich habe das Gefühl, du verstehst nicht allzu viel von der Welt, in der wir leben. Ich wette mit dir, wenn die Ingrid einen Sohn hat, dann guckt er die Axt-Werbung und wundert sich, warum keine Frauen hinter ihm herrennen. Weißt du, so. Was für eine Axt hat er da? Doppelblatt oder so? Axtwerbung. Vor allem verstehe ich auch nicht, welchen Effekt David Duke hier auf Leute hat und auf die AfD. So, was ist denn das für eine Confucination? Ja, ja, also ist rechts. Also sind sie höchste Rassisten. Also hätte man keinen deutschen oder österreichischen Neonazi aus dem Hut zaubern können. Also Ebel. Wie viele deutsche Neonazis hat es jemals gegeben? Das ist doch, da gibt es doch gar keine Auswahl. Nicht mögen, naja, rechtsextrem. Nein, es ist heute auch schon wieder so, dass die sich ihre Führungsfigur aus Österreich holen müssen. Ich sag's nur. schon wieder geht. Bösen Ankündigungen. Aber faszinierend ist das schon, dass in welchem Jahr David Duke das schrieb, nämlich 1998, vor 20 Jahren. Und erinnern wir uns, dieser Werbefilm, den ich vorzeigte, der lief ungefähr zur gleichen Zeit. Da schließt sich der Kreis. Ja. Ich muss Ingrid die Puzzleteile nur noch zusammenfügen. Puzzle für Kinder ab 2-3 Teile. Mainstream, Spots liefen, die uns erklärten, there is no race, there is no gender, arbeiteten die Rechtsextremen schon darum, den Rassismus salonfähig zu machen. Ja, genauso wie Leute, die auf eurer komischen Konferenz da sind, die sich die ganze Zeit nur über People of Color unterhalten wollen, dass man denen zuhören muss und weiß der Teufel nicht was. Also zunehmend. Also hier, warum die Rechten so hip im Netz sind, also ich kann das eigentlich ganz leicht erklären. Es geht einfach um den Mainstream und die Linken sind halt einfach im Mainstream drin und die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf die und die wollen mal was Neues. So, und deswegen schauen die sich so um und schauen, okay, wer verbietet mir das Denken mehr, wo kann ich mehr frei denken und gehen dann dahin. Und unter anderem gehen dann Leute auch auf die AfD zu und sind dem halt irgendwie ein bisschen lockerer gegenüber. Tut mir leid, ey. Also an sich hat sie ja mit der Theorie, dass Aufregung zu mehr Aufmerksamkeit führt und deswegen ein größeres Publikum generiert, recht. Aber es wird ja hier postuliert, dass es halt nur eine Propagandataktik von einer gewissen ideologischen Gruppe wäre und nicht, dass es alle machen, wie es ist. Ja. Dem sehen wir jetzt diese Eroberungsstrategie auch in Deutschland, in Österreich, im deutschsprachigen Raum. Erst kürzlich lief die beeindruckende Doku Lösch dich, die zeigte, wie Rechte und Rechtsextreme den Discord-Server Reconquista Germanica zur Rekrutierung von Mitläufern und auch zum Niedermachen, zum Fertigmachen von Andersdenkenden benutzen. Ich habe mir einfach diese Doku angesehen und alles für bare Münze genommen. Ja. Das Öffentlich-Rechtliche lügt nie. Das kann nicht lügen. Das ist nicht in der Lage zu lügen. Ja? Die bekommen Steuergeld von Leuten und sie sind sehr verantwortungsbewusst damit und sie haben keine Agenda. Sie wissen genau, was sie wollen. Und sie wollen die Leute aufklären, so fair wie möglich. Genau, ja. Wie viel Division hat David Duke? Wie viel Division hat Rake Anders? Jan Böhmermann. Ja, aber vielleicht tun wir der Dame jetzt auch Unrecht und sie verurteilt die ganze Doxing- und Harassment-Aktion von Böhmermann, Reconquista Internet jetzt. Warten wir mal. Denn auch das ist eine rechte Strategie, besonders aggressiv zu sein, um die anderen einfach wegzumobben. Das ist eine totalitäre Strategie, du Omo. Was ist da los, ey? Kann doch nicht angehen, ey. Die wirft einfach rechts. Du verstehst das gleich nicht, mit totalitär ist immer rechts. Nein, das fuckt mich total ab, okay? So. Die Linke war nur manchmal totalitär, weil der Kommunismus noch nicht so funktioniert hat, wie er beim nächsten Mal funktionieren wird. Nee, ich bin's einfach echt satt, okay? So rechts und links und totalitär und libertär, okay? Lernt doch mal diese zwei Achsen, Alter. Das heißt Kompass und nicht Linie. Ja, wir brauchen einfach einen 5-Jahres-Plan für die Hipness im Netz. Ja, genau. Wir haben die Hipness der kommunistischen Partei irgendwie um 20% gesteigert. Ein Hoch auf alle. Tja, ich kann nur sagen, alle Zuschauer, macht euch bereit für ein extremes Riesenstück von kognitiver Dissonanz, was ich so im deutschsprachigen Raum auch nicht gesehen habe. Vor der Frau Brodnik. Also einschneiden. Ist der Germanica verstörend oder skurril sein etwa, dass die User in Rängen eingeteilt werden oder dass es ein Bewerbungsverfahren dafür gibt. Aber für einige User, speziell junge Männer in dieser Szene, ist das ihre Jugendkultur geworden. Dieses Auflehnen gegen den Mainstream, gegen das vermeintliche Dogma der politisch Korrekten, das wird als rebellischer Akt verkauft. Das ist ein genialer Marketing-Trick der extremen Rechten, rückwärtsgewandt die Ideen wie der Nationalstaat oder das traditionelle Familienbild werden plötzlich als etwas revolutionär Neues verkauft, als Teil einer Jugendkultur. Und dass diese Gruppierungen auch als neue Rechte bezeichnet werden, ist auch ein Marketing-Trick, denn hier wird eigentlich nur altes Gedankengut neu aufgepäupt. Sehr viele Aktivitäten der extremen Rechten, die bauen darauf auf, die Community weiter auszubauen. Reconquista Germanica ist nur ein Beispiel, ein anderes. Es scheint so zu sein, dass die identitäre Bewegung in Kürze ihre App Patriot Peer starten könnte. Zumindest gibt es schon ein Prototypen für Android, der neulich in einem Video gezeigt wurde. Zur Erklärung, Patriot Peer ist eine Smartphone-App, die Gleichdenkende leichter zusammenbringen soll. Man startet das Programm und auf der Landkarte sieht man, wo in der Nähe ein rechter User ist. Und den kann man anpingen und dann auch treffen. Ja, und wir machen eine Republika-Veranstaltung, wo ihr teures Geld bezahlen könnt, um zu netzwerken mit Gleichgesinnten. Ja, und vielleicht habe ich das jetzt verpasst, aber die Dame spricht ja auch von dem Aufbau von Strukturen, wo man sogenannte Mitläufer akquiriert, und die dann einfach dumm irgendwelchen Sachen hinterher posten. Es ist ein weiteres Tool in der Szene, das diese einschwören soll und ein Wir-Gefühl in dieser Szene auslösen soll. Der Slogan des Ganzen lautet übrigens Patriot Peer, die App für die schweigende Mehrheit. Und das finde ich jetzt schon fast wieder lustig, weil einerseits behaupten die Rechten, die schweigende Mehrheit zu sein, und andererseits brauchen sie eine App, um einander überhaupt zu finden. Aha, mal schauen, wann. Voll lustig. Hey, hey, willst du noch einen Witz hören? Willst du noch einen Witz hören? Du stellst dich hin und sagst, dass das Organisieren und sich zusammenraffen mit Gleichgesinnten eine typisch rechte Sache ist, ja? Warum hat dann Reconquista Internet genau denselben Scheiß gemacht? Willst du mir sagen, dass die für Liebe einstehen, Nazi-Methoden verwenden? Warum gab es bei euch Hashtag organisierte Liebe, was sich geklappt habt, weil ihr euch alle nicht hin... Warum braucht ihr also, den Staat, der euch unter die Arme greift und mehrere Tausende von Euro in euch reinpumpt, in verschiedene Programme und Initiativen wie die demokratische Meme Factory, die gerade mal 200 Follower auf Twitter hat und einfach 40.000 bekommen hat 2017? Das kann doch nicht angehen. Was ist da los bei euch? Ja, ihr kriegt nicht mit Geld was zustande und das sind Leute, die sich einfach über Pepe organisieren. Was soll das? Die grüne Netzfeuerwehr, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ganz schlimm. Und ich meine, Patriot Peer wäre jetzt nicht eine Sache, die ich unbedingt ansteuern würde, aber das ist hier direkt so für Lacher sorgt. So, ahahaha, die Leute, warum müssen sich die Leute denn verstecken? Ja, weil sie stigmatisiert werden aufgrund von hanebüchenden Anschuldigungen. Und deswegen suchen sie Gleichgesinnte, ohne sich unbedingt diesem Stigma, dieser Stigmatisierung auszusetzen. Ja, ich meine, ich erwarte sowieso, dass sobald die App steht, dass irgendwie Böhmermann oder irgendwer anders halt auch erstmal seine Liebe da überall verstreut, ja, und erstmal so ein paar Liebesprofile erstellt. Das Ding ist doch auch, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Leute, die Briefmarken sammeln, werden sich nicht mit Leuten treffen, die golfen. So. Also, dass sich gleich und gleich gesellen. All able, nicht alle, okay. Wow. Weißt du, wow. So, das gab's doch nie. So, ich bin fasziniert. Für die golfende Mehrheit. Aber dass sie da einfach wirklich nur drüber lachen, dass die Leute so stigmatisiert sind. Ja. Von denen, ja, dass die Leute so stigmatisiert sind, dass sie einen Rückzugsraum für sich suchen, ja, wo sie nicht stigmatisiert werden. Ja, eben, die machen da einen Vortrag nach dem anderen, dass diese Leute ganz furchtbar sind, dass deren Meinungen so furchtbar sind und dass man die auf gar keinen Fall denen irgendwie eine Bühne bieten darf. Und dann regen sie sich drüber auf, wenn die sich eine App machen, um sich irgendwie zu finden. Ja, das ist mir auch sehr sauer aufgestoßen beim ersten Durchgucken von dem Ding auf jeden Fall. Ja, also vor allem, dass sie sich halt so darüber lustig machen, so ha, ha, ha, ha, ha. Warum müssen sie sich denn verstecken? Ja, warum? Also merke, wenn ich auf dem Schulhof rumlaufe und irgendwelche Leute so rumschubs, ne, und die mich dann zurückschubsen und ich mich dann organisiere mit anderen Leuten und schubs dann die Person, die organisiert sich dann auch und schubs dann rum. Ja, dann kann man ja nichts dafür. Ich meine, da schubst man ewig weiter. Man kann ja nicht einfach irgendwie mit Worten Sachen lösen. Du kannst ja nicht einfach hingehen und mit den Leuten mal reden und fragen, ja, was ist denn euer Problem? Das finde ich auch mal ganz interessant. Sie hat niemanden gefragt, warum sie rechts sind. Sie hatten niemanden gefragt, warum sie rechts sind. Sie hat hier einfach mal diese kleine Studie von Facebook-Bewertungen da gezeigt, ja, was hip ist und so. Und ist voll hip. Ne? Wenn es so hip ist, dann geh doch mal raus und frag doch mal die Leute, was sie daran so toll finden. Zeig mir doch mal Werbung von der identitären Bewegung. Zeig mir doch mal die Informationen, die sie verbreiten. Zeig mir doch mal die Gründe, warum Leute da hingehen würden. Aber das kannst du nicht, weil du nicht mit den Leuten redest. So. Ja, ich meine, der David ist ja auch medial besser vermarktbar, wenn die einfach einen Strohmann bildet und sagt beispielsweise, ja, hier, die Leute haben ein revolutionäres Familienbild, was die so darstellen, dass das regressive Familienbild das progressive Familienbild ist und deswegen brauchen die diese Patriot Peer App. Ja, also, ja. Mal schauen, wann und ob diese App wirklich kommt. Man kann sich vor solchen Ankündigungen auch zu sehr fürchten, aber es ist eben interessant, wie technologieaffin die Rechten sind und wie sehr sie an neuen Tools arbeiten, die den Mitgliedern suggerieren soll, sie seien Teil einer riesigen Bewegung. Solche rechten Gruppierungen im Netz, die nutzen diese Online-Tools, um mächtiger und größer zu wirken, als sie es wirklich sind. Ja. Oder andere Leute benutzen auch so eine Republika, um mächtiger und größer zu wirken, als sie wirklich sind. Es gibt aber noch einen dritten Grund, warum die Rechten online so erfolgreich sind. Und das ist ihre Beharrlichkeit. Wir Österreicher haben ja schon seit Jahrzehnten Rechtspopulisten im Parlament. Die FPÖ. Und ja, wie viele Leute, wie viele Konzentrationslager gibt es schon bei euch in Österreich? Wie viele Leute wurde schon verboten, das Internet weiter zu benutzen, weil sie nicht rechts genug sind? Pause. War auch tatsächlich. Wo ich gerade meine Notizen checke, wollte ich noch mal einen Punkt noch mal klarstellen. Und zwar, die hat jetzt ja gesagt, das ist der dritte Punkt. Sie hatte zwei zweite Punkte. Die erste Partei gemein, in Österreich, die mit einer richtigen Online-Strategie auffiel. Zum Beispiel führten die Freiheitlichen schon 2012 FPÖ-TV ein, ein YouTube-Kanal, wo sie eigenes Programm machen. So schaut das aus. Der YouTube-Kanal hat nicht sonderlich viele Klickzahlen, aber darum geht es gar nicht. Seit der Einführung von FPÖ-TV hat die Partei ein eigenes Videoteam und diese Videos werden vor allem auf Facebook massentauglich ausgestrahlt. Die Partei hat also früh daran gearbeitet, Content zu erstellen und somit die Erzählung der eigenen Partei immer neu wiederholen zu können. Das meine ich mit Beharrlichkeit. Und auch die AfD ist eine beharrliche Partei. Als Österreicherin finde ich es immer wieder faszinierend, wie schnell sich diese Partei eine Vielzahl von Accounts aufgebaut hat, wie rasch sie diese, wie sie es nennt, Instrumente der Gegenmacht errichtete. Andere Parteien arbeiten weniger kontinuierlich. Da wird schnell vor der Wahl ein pompöser Social-Media-Auftritt eingeführt und am Tag nach der Wahl ist es damit aus. Der Kanal wird abgedreht oder vernachlässigt. Erst kürzlich war das bei Martin Schulz zu beobachten, wo auffiel, dass er nach der Wahl kaum noch sich zu Wort meldete. Anderen Parteien ja, mangelt es. Ja, da war das Marketingbudget wohl ausgelaufen. Ha? Hat die Firma nichts mehr gepostet. Ich meine, hat das vielleicht, ich meine, Gründe? Also, ja, vielleicht ich halt sagen. Nicht mehr die Figur war, die er vor der Wahl war. Eieiei, Brotneck. Ja, aber generell ist das so eine Binsenweisheit, dass man Marketing kontinuierlich durchziehen muss, ja. Egal wie die Rahmenbedingungen sind. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass die da so falsch liegt mit der Aussage, die tätigt. Ja, aber im Endeffekt hätte sie auch sagen können, so ja, im Gegensatz zu Martin Schulz hat die AfD weiterhin ihr Marketingbudget bezahlt. Ja, eben. Also ich meine, das ist ja auch überhaupt dieser Vergleich zwischen Partei und einzelner Kandidat. Ich meine, der Kandidat ist halt gescheitert, so, ne? Also, was soll er da jetzt noch irgendwie groß in Selbstdarstellung investieren? Also, ja, und die Für die Partei gibt es ja weiterhin. Sozialdemokratie. Also die stellt sich wahrscheinlich vor, dass sie jetzt als Sprachrohr weiterhin auf die Massen einfeuert und ihnen erklärt, dass die SPD wählen müssen. Nein, es ist halt auch irgendwo schwachsinnig. Eine kleine Partei, die versucht, mehr Stimmen zu bekommen, klar setzen die mehr auf Marketing. Und die Alten, die haben halt ihre Hybris. Die sind halt der Platzhirsch und die glauben, dass die ihnen nichts abkann. Und dann werden sie faul und scheitern daran, grundlegende Dinge richtig zu machen. Und als Partei musst du halt um deine Wähler kämpfen und nicht einfach nur vor der Wahl danach gucken. Ja, und auch diesen Politikinhalt, diese Selbstdarstellung wird ja auch nicht viel angeguckt. Ich meine, wir sehen das ja auch immer wieder. Ich schleppe ja hier auch häufiger mal Sachen an, die irgendwie von den YouTube-Kanälen, von irgendwelchen Bundesministerien sind oder von der FDP oder von sonst woher. Das sind alles Sachen, die vielleicht 100, 200 Klicks irgendwie haben. Das ist, ne, also das ist jetzt nichts irgendwie, wo großes Interesse dahinter steht in der breiten Bevölkerung. Und nur mal so off topic, es tut mir halt immer noch, ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht nie dran gewöhnen werde, aber es tut mir halt richtig leid, Leute zu sehen, die bei 30 Grad komplett in Schwarz eingemummt sind, weil ihre Fanfiction sagt, die sollen das machen. So, es tut mir halt echt leid. So, diese zwei Frauen, die dastehen, nee, ey, 30 Grad total schwarz gekleidet, so. Nee, komm. Auf ein Phänomen wird hier noch eingegangen, was ich auch nochmal berücksichtigen will. Und zwar sagt sie hier, obwohl die YouTube-Kanäle der FPÖ TV in ihrem Beispiel wenig Klicks haben, werden halt Videoausschnitte daraus bei Facebook gepostet. Ich halte mich ja generell von Facebook fern, deswegen weiß ich nicht, inwieweit das akkurat ist. Ja, wollte ich nur anmerken. Ja, es kann ja sein, dass, wie ihr es ja auch gesagt habe, wie ihr es gesagt habt, wichtige Videos haben teilweise 100 Klicks, 1000 Klicks, ja, Das weil Ding sie ist vielleicht halt auch ein auch bisschen schwierig zu verarbeiten sind, aber diesen Effekt, dass halt Teile ausgeschnitten werden aus dem Video und bei Facebook gepostet werden, ich weiß nicht, seht ihr das oft? ich bin nicht Nicht, dass wirklich ich auf wüsste. Facebook. Also ich vergleiche das auch nicht mit, also ich gucke dann nicht nach, ob das vorher woanders veröffentlicht wurde. Und Zeug von der AfD sehe ich eigentlich fast gar nicht. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, wenn man solchen Sachen nicht folgt, dann sieht man das ja im Regelfall auch nicht. Also es tut ja auch immer wieder so, als würde da so viele Meinungen da irgendwie geändert von Leuten, die eigentlich das ganz anders alles sehen und das wäre dann irgendwie gefährlich oder so. Aber es ist doch halt einfach so, dass man sich das eher aussucht, wem man da irgendwie folgt und die Leute, die man so im Bekanntenkreis irgendwie hat, das ist jetzt auch nicht irgendwie immer so, dass dann da einer dabei ist, der irgendwie AfD gut findet oder so. Oder irgendwas, oder Linkspartei meinetwegen, oder sonst irgendwie was, was man normalerweise sich nicht so zu Gemüte führt. Also, ja, das ist halt auch die Frage, also, wie viel Beeinflussung da wirklich irgendwie stattfindet. Also halte ich halt für Ja, komplett übertrieben. Subscribe 19K, keine Ahnung, Sally, Bleilo sind in derselben Region. Ich keine Ahnung, so. Ich bin jetzt nicht so beeindruckt von 20K. Also 1500 Views, da kriegen wir ja mehr Views. So, wow, FPÖ TV, krass. Große Beeinflussungskampagne. Richtig viele Hass-Smileys auf Facebook abgesetzt, die an Ja, dem und wer so. weiß, wie viel von den 19K halt gekauft sind. Ich meine, Ja, ich also. glaube, an der Stelle sollten wir mal alle Zuhörer loben, die sich unseren Content antun, der ja stundenlang geht. Ich meine, Na drei komm. Stunden ist der Normalfall bei uns. Respekt, dass ihr so ein Durchhaltevermögen Guck mal, also ich werde dir mal verraten, okay, so eine Weisheit aus der Erziehung von meinen Eltern zu mir, ne? Wenn du die Kinder lobst, werden sie zu Kommunisten, okay? Also deswegen, nein, macht weiter, geht auf euer Zimmer, geht in den Wald, denkt drüber nach, so. Genau, geht in den Wald. Also an dieser Beharrlichkeit. Und mit Beharrlichkeit, da meine ich nicht nur, wie oft man etwas postet, bei Beharrlichkeit geht es auch um Inhalte. Parteien wie die AfD verändern, worüber in Deutschland gesprochen wird. Sie erweitern und sie verschieben die Debatte, ähnlich wie das einst die Grünen taten. Nur reden wir jetzt nicht über Umweltschutz und Baumsterben, wir reden darüber, wie gefährlich die Zuwanderung ist oder ob Deutschland also, ein christliches Land ist. Ja, das waren ja auch die großen Themen, ne? Ja, das, also zumindest das Baumsterben, das hat ja alles verändert. Ja, also beim Baumsterben hieß es ja auch, dass Europa komplett keinen Wald mehr haben wird. So, dass 90% der Wälder kaputt gehen. Guckt mal nach draußen, geht mal in den Wald, guckt, wie viel da noch da ist. So. Wobei man gerechterweise sagen muss, dass dann ja auch einige Maßnahmen ergriffen worden sind, um diese Folgen zu verhindern. Und anstatt dass sie sagt, ja, guck mal, so Trends kommen und gehen wieder und ihr Fazit ist, ja, die Rechten, die werden auch sie irgendwann mal beruhigen, sobald die Politik sich verändert hat und da mal so Ergebnisse zu sehen sind, dann haben sie ja keine großen Themen zu kritisieren. So sagt sie so, nee, hier, ich spring mal mit auf den Zug auf und red darüber, wie bla die Rechten sind, so. Also es gab so in den 90ern auch noch bei den Sozialdemokraten einen Kompromiss, dass es Grenzen von dem Land gibt und dass nur Borders, no Nation Scheiße draußen aus der Partei bleibt. Seitdem dieser Teil, dieses Denken in den sozialdemokratischen Parteien eingerissen ist und nicht mehr vorhanden ist, gibt es halt mehr Zulauf auf der rechten Seite, weil man halt schon irgendwie Grenzen braucht als Land, so. Da braucht man dann sich auch nicht wundern, dass es dann Rechtszulauf hat, wenn man anfängt, einfach nur massiv Leute herzuholen. Man sagt, das wird schon alles gut gehen. Integration nach mir die Sinnflut. Ja, vor allem entstand ja auch erst recht dieser Durchzug nach rechts eben daher, dass die Rechten einfach komplett ignoriert wurden, als politische Entscheidungen, die ganz groß waren, dann getroffen wurden. Man hat überhaupt nicht auf Argumente gehört von wegen, ja, wo sollen wir die Leute unterbringen und wir haben mal eine Obergrenze nötig. So, da hieß es, kann man nicht machen. Nein, das ist unmenschlich. Nein, denen muss man helfen. Und dann haben wir ja neulich mal im Stream gelesen gehabt, dass man schon mit 50 Cent Leuten helfen kann, so in ihrem Land da drüben. Und hier kosten die 50 bis 100 Euro pro Tag. So ja, cool. Ja, schau doch mal. Ja, guck doch mal. Hättest du keinen Flüchtling aufgenommen, dann hättest du 50 Millionen Flüchtlinge übers UNHCR helfen können, 50 Millionen mehr wie Frankreich Einwohner hat, hättest du helfen können, hättest du dasselbe Geld in die Hand genommen. Aber nee, machen wir nicht, weil deswegen. Ja, oder diese Fälle, wo Italien dann vorgehalten wurde. Natürlich verschiebt das die Debatte. Und zu solchen Fragen zitiere ich gerne Elisabeth Wehling, eine Linguistin, deren Arbeit ich sehr schätze. Sie ist übrigens morgen auch hier. So ein Zufall aber auch. Na, irgendwelche Leute aus der Clique, die auch auf der Republika sind, wow. Elisabeth Wehling forscht zu Frames. Moment, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar, die Dame zitiert ja sehr viele Leute mit sehr vielen wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Arbeiten oder irgendwelchen Auswertungen und so. Und unter allen Leuten, die sie zitiert, ist Elisabeth Wehling tatsächlich die ich persönlich am... Ja, also sie ist wissenschaftlich fundiert, sie hat ein paar Punkte, die man sich wirklich mal anschauen sollte. Ich werde einfach mal ein Interview mit ihr verlinken, später in den Kommentaren. Das sei nur dazu gesagt, dass wie die andere Dame jetzt gleich interpretiert, das unterschreibe ich gar nicht. Ja, aber Elisabeth Wehling an sich eine gute Quelle. Eine wissenschaftliche Theorie, die die Macht von Worten erklären kann. Um diese These kurz zu erklären, wenn wir Menschen ein Wort hören, dann verstehen wir dieses Wort über ein Frame. Das ist ein Deutungsrahmen in unserem Gehirn. Frames bringen quasi die Assoziationen, mit denen wir Informationen verstehen. Ein simples Beispiel. Ich sage Ihnen den... Ein simples Beispiel. Da in Amerika, da ist so ein David Duke und wir haben hier in Deutschland Rechte. So, also was lernen wir daraus? Satz, der Vogel ist am Himmel. Stellen Sie sich das kurz vor, der Vogel ist am Himmel. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie sich einen Vogel mit gespreizten Flügeln vorgestellt haben, oder? Aber in dem Satz, der Vogel ist am Himmel, steckt diese Information genau genommen gar nicht drin. Dum, dum, dum, dum. Sie wissen nur aus Ihrer Erfahrung, wenn ein Vogel am Himmel ist, dann fliegt er. Und wenn er fliegt, dann hat er die Flügel gespreizt. Also 700 Euro Republika-Ticket. 700 Euro Republika-Ticket, Alter. Oh Mann. Leute, ohne Spaß, ohne Spaß. Total zusammen. Ohne Spaß. Genau das, was sie gerade vorgetragen hat, habe ich heute in einer Vorlesung zur Sprachwissenschaft im Bereich Semiotik gehabt. Okay, und es kostet mich weniger, so zur Uni zu gehen, als auf die Republika. Leute, geht auf die Uni. So, macht was Vernünftiges. Geht arbeiten. Es werdet nicht wie die Studenten alle faul. Geht arbeiten. Nein, werdet zu Studenten. Dann Studium ist überbewertet. Dann habe ich mehr Arbeit. Ihr seid alle Studenten dann. Nachher verirrt ihr euch belegte kulturmarxistisches Seminar. Wenn wir unsere erste Million haben, werden wir eine Uni im Wald so bauen. So. Dann könnt ihr alle in den Wald gehen zur Uni. Ja, und also mit Vögeln am Himmel. Wir fallen in die falsche Richtung, weil der Punkt ist im Endeffekt der, wenn man im Endeffekt sagt, Erfahrung schafft Kontext durch Assoziationen, wie die Dame es hier auch sagt, aber dann sind die eigenen Assoziationen sehr ideologisch gefärbt, dann zieht man die falschen Rückschlüsse. Ja, und deswegen möchte ich nochmal betonen, die Elisabeth Wehling, die Forschung, die die tut, die ist relativ neutral und die ist halt nicht so ideologisch gefärbt, wie die Dame es hier darstellt, weil die Dame ihre eigenen Erfahrungen einfließen lässt. Und ihre Erfahrungen sind halt, keine Ahnung, jeder, der keine SPD wählt, ist ein Rechtspopulist und deswegen verdammungswürdig. Ihr Hirn hat hier einen Frame abgerufen. Und Frames sind gerade in der politischen Debatte interessant, weil sie Assoziation wecken. Je öfter man Begriffe gemeinsam hört, desto eher werden diese Begriffe auch verknüpft. Wenn man oft hört, kriminell und Patriarchat und Männer und Manspreading und Mansplaining. Flüchtling, dann wird zwischen diesen Worten ein stärkerer Zusammenhang in unserer Denkstruktur erstellt. Ideen jedoch, die wir selten hören, die sind nicht so präsent in unserem Denken. Gerade Rechtspopulisten arbeiten sehr stark mit der Wiederholung und das führt dazu, dass wahrscheinlich jeder von Ihnen einen AfD-Politiker nachahmen könnte. Aber die andere Sicht. Ja, also ich kann auch eine Radikalfeministin nachahmen. Ja, und das Beispiel mit dem Vogel, das finde ich jetzt eigentlich total dämlich. Ein schönes Beispiel wäre gewesen, Merkel, Mutti, dass die gute Frau Mutti genannt wird. Wenn wir einen Anführer von einem Land haben, dann hätten wir gern, dass der gerecht ist und wohlwollend gegenüber der Bevölkerung. Und wer ist dir persönlich am wohlwollendsten, am nettesten, immer für dich da? Mutti. Sozusagen die Idee, dass Merkel den Spitznamen Mutti bekommen hat, ist ziemlich gut gestreute politische Agitation, die aktiv so entwickelt worden ist. Es kann mir keiner sagen, dass sich der Begriff einfach so etabliert hat. Das wäre ein gutes Beispiel, wie man Framing einsetzt und nicht, da gibt es einen Vogel am Himmel und der Himmel ist blau und ihr habt euch nicht die gespreizten Flügel vorgestellt. Meine Güte. Weißt du, so, das ist auch echt, das ist wirklich schwachsinnig, weil das ist ja nicht so, dass Leute auf der Straße um dich herumlaufen und sagen, Flüchtling, Migrant, Verbrecher, Krimineller, so irgendwie so, ne, damit du einfach zugespammt wirst und einfach denkst, okay, die beiden Begriffe gehören irgendwie zusammen, ja. Nee, selbst du bringst wenn du da denkst, was durcheinander, selbst, mich sprechen immer die Flüchtlinge an, aber die sagen dann, hasch, hasch. Und vor allem geht sie halt einfach ganz schnell davon aus, dass nur weil man beide Begriffe zusammenhört, man da auch schon eine bestimmte Relation zwischen ihnen aufstellt. Dass der eine dann bestehen tut, ist ja stimmt, aber es gibt verschiedene Arten von Relationen. So, und sie geht davon aus, dass man dann eine Synonymität annehmen würde. Aber es ist total, es kann auch total random sein, so irgendwie zwei Begriffe nebeneinander. Es ist so, nee, komm, Konvention, Mann. Kann nicht sein. Den Gegenstandpunkt, den können wir oft nicht so gut vertreten. Vielleicht auch, weil wir ihn nicht so oft hören. Zum Beispiel diskutieren wir schon recht oft über die Frage, wie schlimm ist Political Correctness? Aber wir diskutieren schon seltener über die Frage, wie sinnvoll ist Political Correctness? Also, dass man nicht gezielt mit Worten andere Menschen verletzt. Ja, schon wieder das ist doch auch wieder völliger Grütz, wenn ich da die geschriebenen Zeilen pro und contra monatelang mal beobachten würde, kann ich dir versichern, dass die Pro-PC-Seite mehr über das Thema schreibt. Ja, ja, das tun wir doch. Wir reden doch hier auch pausenlos darüber. Also, und diese oft genug auf jeden Fall, um zu wissen, dass diese Umdeutung von das ist ja nur, damit man die Leute nicht verletzt, aber dann wieder abgeleitet irgendwie von, aber es können ja nun die Leute verletzt sein, die zu Gruppe A, Gruppe B oder Gruppe C gehören, weil Gruppe D kann man die gar nicht verletzen. Oder irgend so ein Dreck. Also. Ja, du hast es genau richtig gesagt. Es wird hier quasi eine neue Definition von Political Correctness in den Raum gestellt und alle akzeptieren die. Vor allem, genau, ist die Ansicht der politischen Korrektheit ja die, dass die eigentliche, wahre, logische Korrektheit, die argumentative, rationale Korrektheit, ist weniger wert. Und deswegen sollst du nicht drauf hören, denn das Wichtige ist ja das Politische. Ja, denn das Private ist politisch. Ja, ja, also, deswegen müssen wir das in die Schulen tragen. Genau. Warum sollte es überhaupt gut sein, nicht verletzend zu sein? Ja. Wenn ein Kumpel von euch zu viel säuft und ihr zu ihm sagt, Alter, du wirst zum Alkoholiker, so wirst du auf der Straße landen, dann hilft es viel mehr, wie wenn du ihm sagst, oh ja, lass einen trinken, du packst es schon. Weißt du, was soll die Aussage, dass verletzende Sprache nichts im Diskurs zu suchen hat? Da muss man erstmal beweisen, dass nicht auch gute Verletzungen gibt. Also wisst ihr, was ich meine? So. Ja. Ja, außerdem, wie kann man das vorher, ich meine, wenn man jetzt irgendwie der Meinung ist, man müsste etwas durchdiskutieren, dann soll man das doch einfach machen. Und dieses von wegen so, nee, aber wir wissen es ja besser, wir wissen ja von vornherein schon, wo alles hinführt. Bullshit. Nichts wisst ihr. Und wenn man es genauso irgendwann mal dann von der anderen Seite macht, dann würdet ihr euch ja auch zu Recht darüber beschweren. Angenommen, es kommt jetzt einer an und sagt so, nee, hier, du, da kannst du deinen Vortrag nicht halten, Ingrid, weil das ist alles hier, wir wissen ja, wo das hinführt, so, während den Anfängen, keine Ahnung, wie was. Und es kann jetzt ja alles nicht stattfinden, weil das macht uns ein schlechtes Gefühl oder was der Teufel nicht, wie was. Ja, aber guck mal, das ist auch total lustig, weil wenn sie hier so von wegen politischer Korrektheit und so ist, dann kannst du doch eigentlich zu ihr hingehen und sagen, guck mal, das hat mich gerade echt hart beleidigt, so dein gesamter Vortrag, bitte unterbreche ihn jetzt, dankeschön. So komm, wir führen dich von der Bühne, Ingrid, komm, geh nach Hause, du brauchst nichts sagen, alles okay. Weißt du, das meine ich halt damit, dass wenn Leute für die politische Korrektheit einstehen, müssen sie sich selbst zuerst dran halten und dann hoffen, dass vielleicht andere es toll finden und dann mitmachen. Das wäre, wie man es richtig macht und nicht, ich gehe in die Politik, ich etabliere mich in Unis, ich sorge dafür, dass das überall in den Lehrplänen drinsteht und dann haben die Leute keinen Ausweg. So, und wenn die sich einen Ausweg suchen, dann sage ich, aha, da ist das rechte Gedankengut. So, so. Ja, tut mir leid, aber das funktioniert leider nur, wenn du Jura studierst. In allen anderen Disziplinen geht das nicht. Warum sollte ich einen russischen Typen studieren? Das ist doch Jura. Viele Diskussionen, die wir derzeit führen, die lassen erahnen, dass rechte Frames schon tief in unserer Gesellschaft angekommen sind. Und gerade das Internet eignet sich auch gut zur Wiederholung. Das Internet ist wirklich nicht der einzige Grund, aber es eignet sich gut zur Wiederholung. Und auch Akteure von rechts... Wir schaffen das. Also das mit dem Frames in der Gesellschaft ankommen, die Frau würde gut darin tun, zu realisieren, dass rechte und linke Frames in unserem Kopf, in unserer Denkstruktur verhaftet sind und diese Frames von den Rechten neue Wortschöpfungen manchmal deswegen so gut ankommen, weil wir einfach Gehirnstrukturen haben, die sich nach rechter und linker politischer Ausrichtung halt geben. Also sozusagen die Annahme, dass du, wenn du nie an rechtes politisches Frame hören würdest, keine hättest, die ist halt falsch. Also du hast sie automatisch, weil es halt Teil von einer evolutionär-psychologischen Struktur von deinem Verstand, von deinem Bewusstsein ist. Es ist so, ich bringe da auch gerne mal das Beispiel mit Viren und Impfungen, ja. Dass du halt, um so ein Immunsystem aufzubauen gegen eine Krankheit, du mit einer neutralisierten Version von dieser Krankheit erstmal injiziert werden müsstest, so als geimpft halt, ne? Und dann dein Körper mal damit ein bisschen klarkommt, lernt damit umzugehen und dann passt es, ne? Dann bist du nicht mehr so anfällig dafür, ne? Und genau dasselbe geht auch mit Ideen. Das heißt, du musst erstmal dich in einem sicheren Umfeld mit diesen Ideen konfrontieren, es ausstehen und aushalten, dass du da mal ein bisschen rumschwitzt und dich ein bisschen aufregst, vielleicht sogar einen Gefallen dran findest. Ich weiß ja nicht. OPEX, willst du damit sagen, dass die Frau Brodnik einfach nur eine Dokumentation über die Kulturrevolution in China angucken müsste und dann mit dem Quatsch aufhören würde, den sie da macht? Ja, ja, einfach nicht aufhören, Aufklärung zu betreiben für sich selbst und andere. So, das Problem ist halt dann, wenn du dich hinstellst und sagst, hier, meine Aufklärung ist schon ist fortgeschrittener und abgeschlossen und eure ist gar nichts, weil ihr habt euch politisch einfach anders entschieden. So, das ist wie wenn Leute da früher gemeint haben, dass man logische Aussagen nur mit Französisch ausdrücken kann, weil das die Sprache so ist und man kann überhaupt nicht irgendwie andere Sprachen, die sind nichts wert, die sind doof. Ja, das ist genau dieser selbe elitäre Mist, ja, und das ist so typisch links, ey, wirklich, tut mir leid. Aber ich muss an der Stelle nochmal einhaken und wirklich sagen, auch wenn es kontrovers vielleicht ist, der Vortrag von der Dame hier ist wirklich auf Neuntklässler Realschulniveau und die spricht auf der Republika vor Tausenden von Leuten, das heißt, sie hat dafür Geld bekommen. Ich finde das unglaublich, einfach aus einem professionellen Standpunkt her, dass sowas möglich ist. Ich glaube, die kriegen kein Geld, die kriegen nur Anreisen bezahlt. Alles geht anscheinend. Unglaublich. Die kriegt das nicht bezahlt, nur die Anreise, glaube ich. Aber dafür darf sie umsonst natürlich drauf auf die Veranstaltung und kann Werbung für ihr Buch machen. Ach, also glaub mal, die bekommen bestimmt Entschädigungsgeld mindestens im dreistelligen Bereich. Nee, da gehe ich nicht von aus. Also zumindest steht das auf der Homepage anders. Auf der Republika doch, ja. Ja. Da bezahlen Leute Geld, um da einen Vortrag halten zu dürfen. Die kriegen da kein Geld mehr. Naja, auf jeden Fall, wir haben jahrelang tatenlos zugesehen, wie diese rechten Frames sich überall da breit machen und wiederholt werden. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir uns mit politischer Korrektheit ummantelt. Die arbeiten an diesem Verschieben des Diskurses. Es gibt ein interessantes Papier, das 2017 publik wurde und anscheinend eine Schulungsunterlage der Identitären ist. Sie schreiben darin: Unsere politische Kommunikation muss die Massen erreichen und gut zugänglich sein. Wir wollen uns aber nicht ausschließlich an den Mainstream wenden und dessen Ideen wiedergeben. Wir wollen dessen Meinungen durchsetzen, verschärfen und polarisieren. Extreme Akteure wollen die Debatte verschärfen und polarisieren. Dazu möchte ich auf das Thema Memes noch schnell eingehen. Auf jene Bilder, Sätze, Videos, die stets aufs Neue wiederholt im Kontext verändert, spielerisch adaptiert werden. Das Rechte mit Memes, mit unterhaltsamen Elementen der Netzkultur arbeiten, ist ein weiterer Versuch, die Debatte high zu checken. Gerade über Bilder high zu checken. Und über scheinbaren Humor soll ein niederschwelliger Zugang scheinbarer Humor? Was bist du denn für eine entmenschlichende? Da will mir gar kein Wort einfallen. Scheinbarer Humor. Also, mit dem scheinbaren Humor wird high gecheckt. Also wenn ein AfD-Typi zu mir herkommt und sagt, weißt du was, also ich bin für Atomenergie und nicht für Flüchtlingsstrom, dann kann ich darüber auch lachen. Also weißt du, es ist kein scheinbarer Humor. Ich habe den Witz erst jetzt verstanden. Das Motto der diesjährigen Republika ist Pop. Memes sind die Popkultur des Internet und Rechte versuchen, diese Popkultur sich anzueignen. Es ist leider unmöglich, in einem Vortrag wie diesem hier, wo es um die Frage geht, wie hip sind die Rechte im Netz, nicht über das Meme Pepe the Frog zu sprechen. Leider, es ist zwar das Allerschlimmste, aber wir müssen ja darüber sprechen. Und ja, liebe Ingrid, könnte das vielleicht auch der Grund sein, warum diese ganze Sache so erfolgreich ist, eventuell, weil ihr euch da auch total von vereinnahmen lasst von dem Kram. Ich habe schreckliche Flashbacks zum letzten Jahr, wo sie... Ich musste gerade den Kampfschrei rauslassen. Die Aneignung dieses Memes ist bisher der größte popkulturelle Erfolg der Rechten. Ja, die ist... Die sind so unglaublich hip. Guck dir mal den hippen Frosch an. Ist der nicht hip? Pepe, der Frosch, ist seit 37 Tagen in der Gewalt des Kommandos Axel Stoll. Zur Erklärung, Pepe the Frog war einst eine harmlose Comicfigur. Ein Frosch, der ein Junggesellenleben führte und ziemlich viel kiffte. Und jetzt ist das nicht mehr. Jetzt ist er Zerstörung. Der Vater und es gibt nichts mehr zu kiffen. Ausgelacht. Doch aus dieser harmlosen Comicfigur. Außerdem ist das eine totale Fehlcharakterisierung. Pepe ist deswegen bekannt, weil er einfach darauf scheißt, was Leute über ihn denken, und er stellt sich einfach auf dem Klo hin und pinkelt im Stehen. Wurde durch Rechtsextreme von den USA bis Europa ein Hasssymbol? Ein Hasssymbol? Halt die Fresse! Oh, bei dem Pepe zum Beispiel als SS-Offizier grinsend vor einem Konzentrationslager gezeigt wird. Oder weißt sie du was? Porträtiert. Weißt du was? Weißt du was? Nee. Okay, das ist mir zu doof. Okay, ich weiß, ich habe gesagt, ich steige bei Gamergate aus, aber das ist noch schlimmer, okay? Weil anstatt dass sie den Kontext mit rüberbringt, redet sie erstmal 20 Minuten lang über irgendwelchen Schluss von wegen Frames und guck mal, wie pseudo-intellektuell ich bin. Und wenn es dann darum geht, Internetkultur an Normies ranzutragen und zu sagen, guck mal, hier ist 4chan und hier ist Paul und guck mal, das sind Leute, die haben so einen politisch inkorrekten Humor. Und in dem Kontext ist es so, dass man dann Pepe nimmt und dann als Meme-Template. Sie erwähnt doch nicht mal Paul. Nicht mal Paul. Sie sagt einfach, guck mal, ich habe ein Bild gefunden im Internet. Das hat jemand gemacht. Und dann hat das jemand gesehen. So genau, ich habe ein Bild gefunden bei Google Images. 4chan und 8chan hatten wir doch schon letztes Jahr. Man lacht einfach jeden im Internet aus. Jeder lacht über jeden, okay? Jeder über jeden. Und wenn du zu doof dafür bist und dann einfach nur mal, das ist wie, als wenn sie in den Raum reingekommen ist und hört irgendwie was von Leuten, die da über Pepe reden und sagt, hier, guck mal, was ist das? Nö. Und dann sagen die Leute, hey, stopp, ich kann es erklären, ja? Und sie sagt, nein, da gibt es keine Erklärung, ihr seid alle Nazi. So, toll. Wirten Pepe ja, als Donald Trump und als Marine Le Pen und wiederholten diese Botschaft so oft, bis diese Message überall angekommen war. Ja, das schon alleine, also dieses Marine Le Pen-Bild ist ja komplett gefloppt. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Schon alleine, weil das mit den Fröschen in Frankreich halt so ein bisschen anders besetzt ist. Also da ist ja nie irgendwie ein Zug drauf gekommen auf dieses Ding. Und das so hinzudrehen. Also, dass die Frösche als in Frankreich anders besetzt sind, da hast du absolut recht. Ja, und ich muss mich da wirklich sehr hart zurückhalten, weil diese ganze Aktion mit Kekistan und Pepe und französischer Wahlkampf, da war ich selber auch so ein bisschen involviert drin. Aber ich finde das einfach so krass, wie das hier dargestellt wird. Einfach natürlich instrumentalisiert, weil die will ihre Bücher verkaufen, ja, aber mit so einer Unkenntnis der Thematik, es ist unglaublich. Ich meine, bei Pepe geht es in erster Linie darum, ein sehr rares Pepe zu produzieren oder zu finden, okay? So eins, was so richtig selten ist, eins, was sehr neu ist und sehr hohe Qualität hat, okay? Und wenn das jetzt ein Pepe mit SS-Uniform ist, vor einem KZ mit hier Arbeit macht frei auf dem Zaun, dann ist das ein würziger, neuer, fresher Pepe, okay? Ja, aber das ist aber auch kein echter Kirgistani-Pepe, aber ja. Anderes Thema. Ich glaube nicht, dass Rechte so viel internetaffiner als der Rest von uns sind, aber sie sind beharrlich. Und eine Frage gibt mir zu denken. Die Rechte hat ein weltweites Symbol mit Pepe the Frog geschaffen. Es gibt kein Meme, das für Progressivität steht. Nicht? Wie wär's zum Beispiel? Es gibt doch diese schreiende Frau mit den roten Haaren. Ja, oder was ist mit eurem komischen, Feminismus-Faust? Ingrid, du bist ein Meme, okay? Also, und sie sagt quasi so in anderen Worten, the left can meme, ja? Und das ist ja ein Meme an sich. Ja, aber, das ist wirklich unglaublich. Ja, die Linke hat kein Meme, so ein Bullshit. Aber Gender-Wage-Gap, warum schreibt meine Regierung, warum schreibt die EU, die UN, World Economic Forums, Thinktanks, warum wiederholen die das alle? Warum wiederholt es die Zeitung? So, warum gibt es einen extra Tag dafür? So, warum wird das überall gepusht? So, es gibt keine Memes auf der progressiven Seite, nein. So, so. Vielleicht, weil die progressive Seite ein bisschen schwach ist und nichts aushält. So. Sagen. Mach du erstmal. Also, was ich anmerken wollte, ist, naja, es gibt ja dieses He Will Not Divide Us. das ist, würde ich mal so zu progressiven Memes zählen, Shia LaBeoufs Stream, wo er eine Kamera Profi aufgestellt hat und Leute konnten da halt hingehen und dann Sachen mitmachen. Natürlich wurde das dann so untergraben und Leute haben sich da Spaß mit erlaubt, aber da kamen da Leute hin und haben darüber geredet, wie Milch rassistisch ist. Und dann haben da Leute einfach aus Witz heraus das genommen und das ernst genommen und das dann halt weiterverbreitet, okay? Das heißt, so, es ist ein progressives Ding gewesen, diese Aktion von He Will Not Divide Us. Und dem Typen wird immer die Flagge geklaut und dann machen da Leute eine Flaggejagd draus. Die machen daraus so eine Schnitzeljagd danach. So, okay. Das ist doch ein progressives Meme. Occupy Wall Street war auch ein progressives Meme. Mhm. Ja, aber gut, Occupy Wall Street ist schon sehr lange her und da können sich sehr viele heutige Progressive gar nicht dran erinnern. Aber was ich noch sagen wollte, dass Pepe überhaupt in diesen Ruf gekommen ist, irgendwie Alt-Right, Hass-Meme, was auch immer zu sein, liegt im Endeffekt daran, dass es eine Medienkampagne gegeben hat vom Southern Poverty Law Center. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja? Die haben im Endeffekt Pepe so dargestellt, dass der ein Hass-Symbol ist, in Anführungszeichen. Ja? Und das ist der Punkt. Und dann sind natürlich alle Trolle und alle, die irgendwie so ein bisschen Sinn für Humor haben, im Internet darauf aufgesprungen und haben gesagt so, ja, okay, wenn das euch triggert, dann trollen wir euch ein bisschen. Ja, und was ich noch kurz zu Pepe noch sagen möchte, ist, Pepe ist mittlerweile so divers und hat sich in der Zwischenzeit halt so sehr weit entwickelt, so evolutionsmäßig, so mit den verschiedenen Reaktionen, die er hat, ne? Das ist nichts weiter als schon so ein Emoji, so ein Character-Set halt, so. Du hast halt verschiedene Emotionen, die du mit Pepe ausdrücken kannst. Alles von Liebe zu Hass, zu Angst, zu Freude, zu Traurigkeit, einfach alles. So, es ist halt so. Macht man halt so. Ist ein gutes Meme, ist ein tolles Format, passt doch. Genau, und Pepe ist einfach nur ein Frosch, der sich Sachen traut zu tun, die andere Leute nicht tun. Zum Beispiel im Stehen zu pinkeln. Ja. Ja, was ihr auf jeden Fall nicht machen sollt und dürft, ist aus eurem Lieblingsstandbild auch so ein tierisches Bild machen. Das wollen wir explizit euch nicht nahelegen. Es gibt kein Pepe the Frog der Gegenseite. Und das zeigt schon etwas. Angeblich. Aber weg. Keine Sekunden, um eine Pause zu machen. Es ist so schlimm, was sie erzählt. Das ist so ein Bullshit. Ah. Weg mit dem Pepe the Frog. Ich komme jetzt zu den Lösungen. Und weil mir die Zeit fehlt, kann ich nur schnell zwei liefern. Erstens, wir müssen über Technik reden. Weil Technik auch verändert werden kann. Auf Facebook zum Beispiel kann ich gefällt mir, haha, wütend klicken, aber ich kann nicht auf Respekt klicken. Dazu gibt es eine interessante Forschung der Kommunikationswissenschaftlerin Natalie Stroud. Ich kann die auch nicht auf Wurst oder Segelschiff klicken. So genau geht's nicht, Ingrid. Nicht angeschaut. Jeder kann eigenen Knopf kriegen, obwohl das wäre schon möglich. Da machen sie einen frei belegbaren. Da kann dann jeder dran schreiben, was ihm wichtig ist. In Foren ja, das Klickverhalten anhören und dann sage ich was dazu. Ändert, wenn nicht ein Like-Knopf, sondern ein Respect-Knopf, also ein Knopf, auf dem Respekt draufsteht, zu finden ist. Wenn User nur einen Like-Knopf sehen, dann klicken sie eher bei Meinungen von Gleichdenkenden auf Gefällt mir und signalisieren Zustimmung. Wurde aber ein Respektknopf eingeführt, dann klickten die Studienteilnehmer viel öfter auch bei Andersdenkenden auf den Knopf. Man signalisierte quasi, ich respektiere deinen Standpunkt, auch wenn ich ihn nicht unbedingt teile. Ja, da kannst du bei uns lange drauf warten, liebe Ingrid. Also die Ingrid hat gerade meine Webseite beschrieben. Ja, die hat gerade dein Safe Space beschrieben, wo du Fragen hast, wie stimmst du der Aussage zu, ist sie beleidigend und sollte man dafür bestraft werden? Mit Ja und mit Nein kannst du antworten, zu jeder Frage, zu jeder Aussage, da kannst du sogar selbst Aussagen hinzufügen, okay? So, und ja, okay, Facebook hat das halt nicht, okay. Die Webseite heißt thatsafespace.net, ja. Warum ist das so hip im Netz? Es ist sehr hip im Netz, da stehen ganz viele Aussagen von radikal links bis radikal rechts und lustigen Sachen auch, ja. Aber ja, also hier, Ingrid, bitte, komm, nee, ey, mach doch dein eigenes Facebook. Ja, und wenn man sich die Erkundungen der Frau Stroud mal so ein bisschen genauer anguckt, dann ist es halt wieder genau, die Dame hier, die instrumentalisiert einfach die Forschungsergebnisse von anderen Leuten und pickt sich nur die Sachen raus, die für sie interessant sind. Ja, und zwar natürlich, wenn man eine Umgebung hat, wo es nur, finde ich gut, finde ich schlecht gibt und keine Kommentarfunktion, dann ist man in einer gewissen Dialektik gefangen und dann kommt kein ordentlicher Diskurs zustande. Allerdings, wenn man sich, wenn eine Kommentarfunktion dazu ist oder eine weitere Funktion ist, wie beispielsweise, wie es hier richtig dargestellt ist, ich respektiere das, aber ich teile die Meinung nicht, ja, das wäre dann quasi ein Dislike und ein Respekt, was hier auch wieder unterschlagen wird. Ja, hört auf, meine Webseite nachzumachen, Mann. Nein, die sollen schön da bleiben, okay? Dann habe ich einen Markt, solange das so ist, ja? Solange das so ist, können Leute hingehen und sagen, ja, ich stimme dir zu. Das ist gerade durch dieses, du kannst nur sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder ignoriere ich, dass es dadurch eine gewisse soziale Auswahl gibt, die gewisse Resonanzkörper erzeugt und so weiter und so fort. Ja, es sind wieder einfach irgendwelche Allgemeinplätzchen, die Dame hier in ihrem Buch verbacken hat. Ja, die hat ja ihr iPad in der Hand, da liest sie wahrscheinlich immer irgendwelche Textpassagen, die sie sich gehighlightet hat aus dem Buch. Boah. Dem Austausch eines einzelnen Wortes das Userverhalten ändern kann. Wenn wir Technik ernst nehmen, sollten wir die Frage aufwerfen, wie Technik Design sein kann, wenn wir das Beste und nicht das Schlechteste aus den Menschen sichtbar machen wollen. Und das Linkste und nicht das Rechtste. Und natürlich sollten die großen Plattformen auch Forschung hierzu erlauben. Jetzt meine zweite Anmeldung. Wir haben gesehen, Rechte sind fleißig. Und sie arbeiten geschickt, ihre Sichtweise zu verbreiten. Mein Eindruck ist, die andere Seite, diejenigen, die zum Beispiel Rechtsextremismus ablehnen, die vertrauen sehr oft, dass sich das bessere Argument schon irgendwie durchsetzen wird. Oh Gott, Leute, ich würde eher sagen, die einen also überbewerten auch, was so ein Internetgeblabbel da irgendwie bei Twitter irgendwie bringt. Und die anderen machen das Geblabbel, es interessiert keinen, aber hinterher haben sie dann irgendwie einen Hashtag gestartet, für den es einen Grimme-Preis kriegt und irgendwelche Politiker halten die dann für Experten und damit ändern sie dann wirklich was. Und die Dame, die zitiert hier im Endeffekt eine Studie aus Frankreich, ohne den Urheber der Studie zu nennen. Die werde ich später auch in den Kommentaren verlinken. Dann wird klarer, warum sie den Namen des Studienurhebers nicht so gerne nennt. Und da geht es um den französischen Wahlkampf und darum, dass halt Le Pen halt irgendwelche Sachen gesagt hat, 99% aller Flüchtlinge sind irgendwie, keine Ahnung, kriminell oder was auch immer. Und dann werden halt UNHCR-Zahlen dagegen gestellt, die was anderes sagen. Und obwohl die Leute den Faktencheck lesen, glauben sie es nicht, in Anführungszeichen. Ja, ich meine, weil keine Statistik wurde ja jemals gefälscht. Ja, aber das finde ich auch noch einen sehr interessanten Punkt, den die Dame jetzt hier doch tatsächlich noch macht, weil das ist wirklich ein Punkt, wo ich ihr zwar nicht zustimme, aber wo sie einen Nerv trifft. Ich habe ein Buch über die Manipulation im Internet geschrieben, Lügen im Netz. Und seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, fällt mir auf, mit Fakten allein gewinnt man leider keine politischen Diskussionen. Probier's doch mal. Dazu eine interessante Untersuchung aus Frankreich. Wissenschaftler haben eine Falschmeldung von Marine Le Pen Studienteilnehmern vorgelegt und dann auch den Faktencheck. Marine Le Pen hatte nämlich gesagt, in Deutschland und in Ungarn sind 99% der Flüchtlinge Männer und die kommen nur aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist falsch. Laut UNHCR sind 42% der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kamen, Frauen oder Kinder. Die Forscher zeigten den Franzosen die falsche Aussage und dann auch den Faktencheck. Die gute Nachricht, nachdem die Menschen auch die richtige Information gelesen hatten, glaubten sie die. Sie glaubten eher dem UNHCR als Marine Le Pen. Tja, wow. Aber Fakten konnten nicht Herzen bewegen. Selbst wenn Bürger den Faktencheck gesehen hatten und zuvor Marine Le Pens Behauptung, führte das dazu, dass sie der Flüchtlingspolitik von Marine Le Pen im Schnitt eine Spur mehr zustimmten. Das heißt, selbst wenn ich die Falschbehauptungen von Rechtspopulisten widerlege, wirken ihre Narrative. Entschuldigung, wie naiv bist du denn eigentlich, Ingrid? Kann es vielleicht sein, dass es gar nicht nur darum geht, ob das 99 oder 42 oder wie viel Prozent Männer oder Frauen sind, sondern dass Leute grundsätzlich Probleme mit Masseneinwanderung aus Ländern mit anderen Kulturen und anderem Bildungsstandard haben und deswegen eher der Frau Le Pen zugeneigt sind und nicht wegen irgendeinem Pepe-Meme, das sie vorher gesehen haben? Mhm. Oh Mann! Die Angreifbarkeit der Statistiken habe ich ja gerade schon erwähnt und auch das, ihr habt es ja selber gehört, die Namen von den Leuten, die die Studie gemacht haben, die sagt sie nicht. Man braucht in der politischen Debatte nicht nur die besseren Fakten, sondern auch eine überzeugende Erzählung. Und ich glaube, hier liegt eine Schwäche der etablierten Parteien, die die großen Erzählungen oft nicht so klar liefern. Also, ihr macht doch nichts anderes als irgendwelche Geschichten und Einzelschicksale und was weiß ich nicht, was irgendwie zu produzieren. Politik ist ein Wettbewerb von Ideen. Nur dafür braucht es sichtbare Ideen. Und vielleicht haben wir uns auch... Genau, und deswegen bemühen sich die von dir so getauften Rechten, ihre Ideen im Internet sichtbar zu machen. Genau deswegen, Ingrid. Jetzt noch ein bisschen Transferleistung und wir sind am Ziel. Zu sehr daran gewöhnt, dass die Gesellschaft eh immer offener wird. Seit 1968 fand ein Kulturwechsel statt. Zum Beispiel müssen Frauen seit Mitte der 70er Jahre nicht mehr ihren Mann um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen wollen. Ja, im Westen. Anderswo müssen sie ihren Mann auch nicht bitten, weil es von vornherein schon klar, dass sie es nicht dürfen. Und das erleben wir hier vielleicht auch bald wieder. Und Rechte und Homosexuelle bekamen auch immer mehr Rechte mit der Zeit. Ja, die auch jetzt bedroht sind mal wieder. Warum wohl? Wer in dieser Phase der Progressivität aufgewachsen ist, könnte den... Hätte sich nie denken lassen, dass wir jetzt irgendwie von Progressiven diesen ganzen Kram gefährdet kriegen. Eindruck gewinnen, es geht eh automatisch voran. Aber es geht nicht automatisch voran. Das muss immer erneut erkämpft werden. Und die Rechten, die kämpfen. Ja, und die Islamisten, die kämpfen auch. Es geht nicht automatisch voran und die Rechten kämpfen. Was fehlt denn noch? Rechte für Pädophile oder was? Ich, keine Ahnung. Ja, eine Welt, 50.000 Geschlechter, was auch immer auf der Republika halt irgendwie los ist. Ich finde, wir sollten das Ganze auch gar nicht als Maßstab nehmen, was uns zusteht. Also wir sollten einfach sagen, wir kriegen den Hals nicht voll genug. Finde ich auch. Ja. Wir sehen derzeit, wie reaktionäre und national ausgerichtete Bewegungen wieder an Boden gewinnen. Auch im Terrain namens Internet. Ihr Ziel und ihre Hoffnung ist es, progressive Errungenschaften wieder zurückzubauen. Und ich komme jetzt zum Schluss. Ja, das sind eure Ziele auf der Republika auch. Progressive Errungenschaften wie Meinungsfreiheit zum Beispiel. Für jeden. Ja. Und ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass eine Partei mit der Weidel an der Spitze als nächstes die Homosexuellen internieren wird. Also oder die Gleichheit, Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz, wie wäre es zum Beispiel damit? Und, ne, wird auch dadurch bedroht, dass man alles noch in irgendwelche Identitäten aufteilt und dann irgendwie sagt, so ja, wir brauchen jetzt eine politische Korrektheit, weil ansonsten gucken wir uns ja alle Leute an. Wir sollen uns aber mal hier die People of Color angucken. Ja, die geht jetzt hier von ihrer pseudo-intellektuellen Ebene auf eine pseudo-philosophische Ebene und sagt halt so, ja, wir konnten uns ja nie vorstellen, dass es irgendwas anderes jemals sein könnte als ja, der zivilisatorische Fortschritt, progressiv, Nee, Ingrid, weil ich bin auch zu blöd, mich an mein Leben zu erinnern. Weißt du, ich bin in Anfang der 70er geboren. Ich habe die ganze Scheiße gesehen. Aber ich bin zu doof, mich dann zu erinnern, dass es Dinge gibt, die erkämpft werden mussten und die vielleicht verteidigt werden müssen oder was. Das ist aus meinem Kopf gesaugt worden und dann hat mir der Sellner irgendwie dafür irgendeine Grütze reingetan oder was. Ein Frame. Ja. Wenn ich eines von den Rechten gelernt habe, dann wie beharrlich sie an ihrem Gesellschaftsentwurf arbeiten. Wir sehen hier... Ja, das macht ihr doch auch. Das macht ihr die ganze Zeit. Deswegen habt ihr eure scheiß Konferenz Republika da. Und deswegen unterhalten wir uns darüber. Wie beharrlich sie an dem Gesellschaftsentwurf arbeiten. Ja, aber Chris, die Ingrid und ihre Freunde sind halt nicht böse. Du musst es schon verstehen. Klar. Überzeugungsarbeit ist immer auch Arbeit. Und wir sollten nicht die Ideen... Arbeitslager sind immer auch Arbeit. Alter Schwede. Also, weißt du, ich habe eine Vision, wie die Gesellschaft aussehen muss. Und jetzt muss ich mich selber auch noch darum kümmern. Was ist denn das für ein Saftladen, weißt du? Hey Leute, also, ich glaube, ich habe etwas gelernt. Gehirnwäsche macht sauber, immer noch. Manifest des Kartoffeltums, Lügen im Netz, Mann. Oder die Inhalte der Rechten kopieren. Wir sollten aber etwas von ihrer Beharrlichkeit lernen. Danke. Wir sollten etwas von ihrer Beharrtheit erben. Ja, weißt du, ich meine, guck mal, man kann doch eigentlich alle Probleme der Linken einfach damit lösen, dass die sich aufhören, gegenseitig an die Gurgel zu gehen, wenn jemand mal was macht. Ne? Nein, wir müssen beharrlich werden. Wir müssen beharrlich werden. Mann, nein, die Alter. Probleme mit den Linken kann man durch Soylent Green lösen. Jetzt mal voll unironisch, okay? Es tut mir echt leid zu sehen, wie Leute halt einfach so überhaupt keine Toleranz gegenüber Ideen haben, aber so eine voll fette Toleranz haben, wenn es um die Hautfarbe von Leuten geht oder eben so ein ausgedachtes Geschlecht. Es ist so, ja, so kommen. Aber die Progressiven, die sind auch absolut für sexuelle Freiheiten, aber können mit ökonomischen Freiheiten gar nichts anfangen. Was auch keinen Sinn macht. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Ja gut, ich kann jeden flachlegen, cool. Später dann auch Ziegen und Kinder, ja klasse. Aber so, wenn ich einfach mal das, was ich verdient habe, mal behalten möchte in Geld. Nee, das ist nicht gut. Ja, nicht gut. Ich weiß nicht, ob das nicht doch schon ein bisschen strohmännig ist, zu sagen, dass jeder von den Leuten irgendwie Ziegen und Kinder da irgendwie haben will. Natürlich ist das strohmännig. Ja, okay, ich gebe das ja auch offen zu, aber ich bin halt echt einfach schon müde davon, immer dieselbe Reaktion zu sehen. Das ist wie, als würde ich immer mit einem einzigen Linken diskutieren. Immer. Entweder ist es immer derselbe Linke, mit dem ich diskutiere im Endeffekt, oder es ist dann so ein OPEX. Es ist ein Archetyp. Du musst dir das vorstellen. Das ist ein Drache und du musst deinen Vater retten. Und wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann kommt die Klarheit zu denken durch dein Sprechen, durch den Drachen in dich hinein, weil das Neomarxisten sind. Und du wirst zum Hummer. Ja, Jordan Peterson. Dr. Abel Peterson. Ich glaube, wir haben heute etwas gelernt. An der Stelle Kulturmarxismus! Die antisemantische Kriegsführung, das machen wir hier. Antisemantische Kriegsführung, ja, das kommt gut. Politische Korrektheit zurückdrängen. Ich habe mit Antisemantismus nichts am Hut. Wir sind radikal-liberal. Ich habe heute, in der Uni, wie gesagt, Semiotik gehabt, okay, das zählt ja auch, oder? Symbiotik. Semiotik, ja. Achso, ich dachte, die hätten dir so einen komischen Dings an den Kopf geklebt und geguckt, ob er was findet. So Semiotik. Also ich habe gehört, dass über 50% der Linguisten nach Beendigung ihres Studiums keinen Job finden. Die andere Hälfte beendet niemals das Studium. Nein, die studieren weiter. Wenn du keinen Job findest, kannst du immer noch als Linguini arbeiten. Deswegen mache ich auch Computerlinguistik und beschäftige mich mit Hate Speech und habe diese Seite aufgebaut. Und die Seite heißt safespace.net und ihr solltet da aufgehen. Alter, beschränk dich mal auf einen Werbeblock pro Sendung. Ja? Hallo, nein, ich bin Jude, ich darf das. Das ist meine Kultur, ja. Ist das Stehlen von Memes ein Bruch des NAPs? Ja oder nein? Gute Frage, nächste Frage. Darf man am Sabbat Memes herstellen? Nein, darf man eigentlich nicht, aber das ist in einem anderen Stream dann zu hören. Also ich muss schon sagen, wir sind heute mal wieder knapp an der geistigen Behinderung vorbeigeschrammt. Also manchmal frage ich mich auch, ob das bleibende Schäden hinterlässt, dass wir uns immer so Quatsch angucken. Das wäre lustiger, wenn jetzt der Talk Ich hoffe doch sehr, nur nicht bei uns. Also. Das wäre lustiger, wenn der Talk jetzt von der Julia Schramm gewesen wäre und wir wären dran vorbeigeschrammt. Ob ich behindert bin, habe ich gefragt. Jetzt sagt uns aber nochmal kurz der Price, was es jetzt mit dieser ominösen Studie auf sich hat und wo die jetzt hergekommen ist. Ich will mir das nämlich nicht nachher in den Quellen angucken. Aus dem Marine Le Pen Institut für angewandte Rechtskunde. Ja. Also so spontan kann ich das jetzt auch nicht runterbrechen. Oh, du hast mich voll fickrig gemacht. Das muss ich einfach verlinken, weil ich bin jetzt auch nach der halben Stunde, die ich mir heute schon dreimal gegeben habe, auch irgendwie matschig, die Hirn amputiert. Okay. Deswegen kann ich da jetzt keine ordentliche. Bist du entschuldigt. Ich dachte, du bist jetzt einfach so ein unglaublicher, klickt unser Video bitte fünfmal an, Leute, weil irgendwann könnte sich darunter eventuell die Aufklärung befinden. Also in dem Kontext kann ich eine Sache sagen. Das Video, was wir heute besprochen haben, hat ungefähr 1800 Aufrufe. Und ich hoffe mal, dass unsere Zuhörer unser Video mit mehr Aufmerksamkeit belohnen als das Video, was wir natürlich wie immer in den Quellen verlinken werden müssen. Ja, da gehe ich mal von aus. Aber ja, also da habt ihr es gehört, Leute. Wir wollen mindestens 200 Likes auf unser Video haben. Ansonsten verrät euch Price nicht, wo die Studie herkommt. Werbrotnik-Videos raus und sprechen die durch. Und wenn wir euch das nicht erzählen, dann könnt ihr es niemals erfahren, denn wie wir heute gelernt haben, und ihr seid ja alle keine Rechten, ihr seid der stinkende Faul dann. Also. By the way, das ist emotional, ist das Neue, das ist ein Strohmann. Würde ich behaupten. Und passt immer auf, dass ihr im Internet nicht in Frame Wars geratet. Und immer Ausschau nach den Trüffelschweinen halten. Im Wald. Oh, die laufen da rum und sie. Und ihr seid Teil der schweigenden Mehrheit, nicht der ahnungslosen Mehrheit. Aber nur solange ihr in den Wald geht. Ich bin Teil der affigen Mehrheit. Ihr habt noch 3 Tage Zeit. Ab in den Wald. So kleiner die Stichprobe, desto signifikanter das Ergebnis. Signifikant. Macht's gut. Mal, ja. Marxismus. Tschüss. Ciao, Leute.